Bitte. Oder? Ja, dann begrüße ich alle mal ganz herzlich hier. So, wir hören jetzt den Vortrag zum Aufruf von ums Ganze. Der Max trägt uns den vor und ich übergebe einfach mal das Wort. Ja, versteht man mich? Ja. Ja, dann auch nochmal von uns hallo. Wie gesagt, ich bin von ums Ganze Bündnis. Ich komme aus Frankfurt. Und zuerst wollen wir uns natürlich nochmal ganz artig für die Einladung bedanken, dass wir hier die Gelegenheit haben, unseren Aufruf vorzustellen. Das Ganze steht unter dem Motto Nationale und religiöse kollektive Kippen, Paradise Now für den Kommunismus. Ich werde jetzt versuchen, in kurzen, knappen Thesen nochmal den Aufruf darzustellen. Wollte mich aber nicht allzu lange daran aufhalten, weil wir davon ausgehen, dass ihr ihn entweder schon alle gelesen habt oder ihr ihn sonst noch zu lesen kriegt. Der kommt in Papierform auch morgen hier zum Kongress und dann kann man sich das nochmal genauer angucken. Ansonsten setzen wir jetzt ganz groß auf die Diskussion im Nachhinein, deswegen werde ich versuchen, mich möglichst kurz zu halten. In dem Sinne erwartet euch jetzt Folgendes, nämlich einmal will ich nochmal ein paar einleitende Worte dazu sagen, was ums Ganze eigentlich ist. Dann versuchen zu erklären, was die Perspektive von ums Ganze auf Antifaschismus ist und was ja nicht zuletzt damit zusammenhängt, warum wir dann als ums Ganze Bündnis uns hier in Köln auch engagieren. Und dann zum Dritten eine kurze Antifa-Produktevaluation aus unserer Perspektive zu machen, womit dann hoffentlich logisch und stringent begründet ist, warum wir zu dem aufrufen und das vorschlagen, was wir dann im Fazit vorschlagen. Ja, zu uns, ums Ganze, ist ein linksradikales Bündnis, das es seit Ende 2006 gibt. Das hat sich für die Proteste gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm gegründet. Besteht maßgeblich aus Post-Antifa-Gruppen oder Gruppen, die sich früher mal dem Antifa-Spektrum zugehörig gefühlt haben oder das dritte oder vierte Spaltprodukt einer Antifa-Gruppe sind. Der Grund war, dass wir unzufrieden waren mit allen anderen Bündnissen, die es bis dahin gab, die gegen den G8-Gipfel mobilisiert haben. Und unzufrieden waren wir, weil wir davon ausgehen, dass man durchaus in soziale Konflikte intervenieren muss und man in Gesellschaft intervenieren muss, es aber nicht damit getan ist, dass man Bewegung um der Bewegung willen veranstaltet, sondern wir schon davon ausgehen, dass es eine kritische Bestimmung des eigenen Standpunktes braucht. Das heißt aus unserer Perspektive zunächst einmal, dass man ganz zentral die Niederlagen der radikalen Linken in den letzten 50, 100 Jahren mal ernst nehmen sollte. Und daraus folgt für uns, dass man Gewissheiten und linke Traditionen durchaus in Frage stellen sollte und in Frage stellen muss, weil es offensichtlich bisher nicht funktioniert hat mit dem Konzept, die Leute ständig da abzuholen, wo sie angeblich stehen, in Richtung einer befreiteren oder maßgeblich besseren Gesellschaft zu kommen, sondern oft ja nun das Problem war, dass man sich statt den Leuten immer deren Standpunkt abgeholt hat. Nachdem wir gegen den G8-Gipfel mobilisiert haben und da auch mit einem eigenen Blog präsent waren, hat sich relativ schnell rauskristallisiert, dass es innerhalb der Gruppen, die an diesem Projekt beteiligt waren, ein großes Interesse daran gibt, das etwas größenwahnsinnige Projekt einer Reformulierung des kommunistischen Begehrens oder des kommunistischen Anliegens, eben die kapitalistische Gesellschaft zu überwinden und eine ganz neue und viel bessere Gesellschaft aufzubauen, dass es daran großes Interesse gibt und dass das eben aber nicht mit einem Weiter-so und Durchhalteparolen zu erreichen ist. In diesem Sinne haben wir uns seit dem G8-Gipfel auch schon ein bisschen anderweitig engagiert. Wir haben vor allen Dingen dann den No Way Out-Kongress in Frankfurt veranstaltet, zu dem es bald auch hoffentlich die entsprechenden Nachbereitungs-Reader und Diskussionen dann nochmal von uns aus nachbereitet und diskutiert gibt. Und Ziel war dabei, also maßgeblich bei dem Kongress, aber letztendlich dann auch bei vielen anderen kleinen Veranstaltungen, die wir seitdem gemacht haben, einen Schritt weiter zu kommen auf dem Weg zu einer Neuformulierung einer radikalen Kritik und Praxis. Also nicht nur einer Kritik, die schon die richtige Strategie oder die neue Gesellschaft oder den Weg dahin am Reißbrett entwirft, sondern dass das immer auch einhergehen muss mit einer Praxis und am besten neuen Praxisformen. Und in dem Sinne, wir auf jeden Fall also auch an dem Konzept von Intervention und Einmischung festhalten. Wer so wenig davon halten, sich in Theoriegrüppchen und Zirkel zurückzuziehen und von da aus dann am Reißbrett die neue Strategie oder Ähnliches zu entwerfen, sondern wir begreifen das schon eher als offenen Prozess. Kann man schon zugeben, dass wir da noch nicht besonders weit gekommen sind, aber wir sind guter Dinge, dass wir da in absehbarer Zeit nochmal einen Schritt nach vorne machen werden. So viel vielleicht einfach zum Ganze. Aus der Perspektive, dass es eben nicht genügt, die an linken Gewissheiten und Traditionen festzuhalten, haben wir uns dann auch nochmal mit dem Antifaschismus beschäftigt. Da sind wir nicht zu besonders neuen Erkenntnissen gekommen. Wir denken aber doch, dass es nochmal wichtig ist, sich das gerade im Vorfeld von so einem rechten Kongress und einer antifaschistischen Gegenmobilisierung da einige Sachen in Erinnerung zu rufen. Und da denken wir, dass man vor allen Dingen feststellen kann, und obwohl wir, wie gesagt, maßgeblich aus Antifa- oder Post-Antifa-Gruppen bestehen, dass Antifaschismus zunächst mal eine große Zumutung ist. Und zwar deswegen, weil Antifaschismus nichts mehr sein kann in der Regel als die Verteidigung eines Zustandes, der überhaupt die Möglichkeit bietet, eine weitergehende Kritik und eine Praxis auszuprobieren und zu formulieren. Und es in dem Sinne nicht darum gehen kann, auch an diesem revolutionären Antifaschismus-Konzept festzuhalten, was ja bekanntermaßen immer versucht hat, über den Umweg des Faschismus letztendlich bei einer Kritik des Kapitalismus zu landen. Das hat offensichtlich nicht funktioniert. Und das hat unserer Meinung nach wenig damit zu tun, dass jetzt da große Fehler von den Protagonisten und Antifas gemacht worden wären, sondern das hat strukturelle Gründe, und zwar sind die im Antifaschismus selbst begründet, weil Antifaschismus aus gutem Grund vor dem Dilemma steht, letztendlich dann doch für die SPD und gegen die NPD zu sein, aber damit natürlich bei einer Kritik dieser Gesellschaft und dem, was sie jeden Tag wieder an Elend und so weiter hervorbringt, man damit nicht ankommt. Trotzdem muss man Antifaschismus auch aus linksradikaler Perspektive natürlich machen. Wie gesagt, nicht, weil er revolutionär ist oder weil er jetzt den großen Way Out quasi schon im Gepäck hat, sondern weil es eine notwendige Bedingung ist, dass man die Möglichkeit hat, überhaupt Kritik zu formulieren, dass man überhaupt das Elend und die Zumutung des Kapitalismus skandalisieren kann. Und das geht natürlich einfacher unter den Bedingungen einer bürgerlichen Demokratie als unter den Bedingungen von einer faschistischen Diktatur. In dem Sinne ist Antifaschismus also notwendig, aber eben nur Vorfeldarbeit. Und er muss in diesem Sinne also dann auch nicht militant sein, um sich einem radikalen Gestus zu versichern, sondern er muss militant sein, um erfolgreich zu sein. Und in dem Sinne ist das auch das erste Kriterium von antifaschistischer Praxis. Aus dieser grundsätzlichen Perspektive folgt für uns, dass Antifaschismus an vielen Ecken stehen muss und jeweils strategisch neu bestimmt werden muss. Also dass es wenig bringt, immer zu versuchen, alles Übel der Welt und alle reaktionären Gruppierungen der Welt unter einen Hut bringen zu wollen. Oder was ja noch größer das Problem ist in letzter Zeit, dass man immer wahlweise eine faschistische oder reaktionäre Bewegung als das Hauptübel und die Hauptbedrohung konstruiert, hinter der dann alle anderen zurückfallen. Also man kennt das aus der antideutschen Ecke ja zu Genüge, dass da der Islamismus inzwischen zum Hauptwiderspruch geronnen ist, neben dem alles andere, wie deutsche Nazis, sich relativ niedlich ausnehmen. Das halten wir für falsch. Wir halten es aber auch für falsch, aus einer Opposition gegenüber dem herrschenden Rassismus und den rassistischen Gruppierungen, die sich ja dann auch am 20. hier in Köln treffen, jegliche Kritik am Islamismus und an anderen reaktionären Bewegungen hinten runterfallen zu lassen. Dann nicht zuletzt muss so ein linksradikaler Antifaschismus unserer Meinung nach den gesellschaftlichen Kontext natürlich mit einbeziehen. Das kann man unter diese bekannte Parole mehr als gegen Nazis fassen. Es meint aber ein bisschen was anderes als in den 90er Jahren. Uns geht es nämlich, wie gesagt, nicht darum, über den Kampf gegen die Nazis jetzt die Gesellschaft grundsätzlich verändern zu wollen oder zu können, sondern uns geht es darum, dass Antifaschismus selbst als Vorfeldarbeit sich auch nicht an Personen oder gewissen Gruppierungen festbeißen kann, sondern dass er vor allen Dingen die ideologischen Konzepte, die dahinter stehen, in den Fokus der Kritik nehmen muss. Und das heißt, dass es nicht reicht, bei allem sich nur um alles zu kümmern, was sich als explizit rechts labelt selber oder was im Stil der SA durch die Straßen marschiert und in diesem Sinne relativ klar als Nazis oder Reaktionäre zu erkennen ist, sondern das heißt eben, dass man sich auch inhaltlich dagegen positionieren muss. Und insofern sehen wir wenig Sinn darin, in den reinen Fahndungsantifaschismus zurückzufallen, der sich dann an einzelnen Arschlöchern abarbeitet, sondern es geht darum, die dahinterstehenden Ideologien in den Fokus zu nehmen. Und das heißt auch, dass man diese Ideologien innerhalb der Linken kritisieren muss und dass das Teil antifaschistischer Praxis sein muss. Das hört sich erstmal relativ selbstverständlich an, wenn man sich aber anguckt, wer jetzt alles mit nach Köln mobilisiert, also von diesem äußerst gruseligen Initiativ-EV, der sich besonders Sorgen um die nationale Souveränität und die Freiheit der Völker macht, bis hin zu anderen, ja, nicht mal besonders obskuren oder leider auch nicht besonders isolierten Erscheinungen wie Linksruck oder so, die letztendlich dann auch wieder antisemitische Stereotype bedienen. Das heißt, dass man sich also auch innerhalb der Linken gegenüber solchen Leuten in eine Konfrontation begeben muss und vor allen Dingen in eine inhaltliche Auseinandersetzung. Aus dieser ganz grundsätzlichen Perspektive auf Antifaschismus würde ich jetzt noch mal kurz vorstellen, wie sich die Situation aus unserer Perspektive in Köln dann konkret darstellt. Da kann es gut sein, dass vieles von dem, was jetzt kommt, vorhin schon mal erwähnt wurde beim den Genossinnen des Antifa-AKs. Von daher würde ich das auch relativ kurz machen. Also im Sinne dieser Antifa-Evaluation stellt es sich für uns nicht so dar, dass es bei den Rechtspopulisten um blöde und schnöde Nazis geht, die man eben halt auch einfach so bekämpfen kann, sondern es handelt sich dabei eben um Kulturrassisten, die nochmal ein ganz anderes und ein ernstzunehmendes Projekt verfolgen, obwohl es natürlich persönliche Kontinuitäten geben mag, aber wir denken, dass es schon wichtig ist, auch das ernst zu nehmen, was da formuliert wird von Seite von ProKöln und Co. Und es ist also in dem Sinne auch dieser Begriff der Braunzone, der immer so gern verwandt wird, um so ein bisschen deutlich zu machen, naja, also irgendwie sind das keine Nazis, aber letztendlich ziehen die doch alle an einem Strang. Das würden wir sagen, ist eine von den Vereinfachungen, die auch in antifaschistischer Praxis nicht so maßgeblich weiterbringt. Dieser Turn hin zum Kulturrassismus oder Kulturalismus oder Ethnopluralismus, wie man es dann auch immer im Einzelnen genau nennen will, findet aus unserer Perspektive nicht im luftleeren Raum statt, sondern vollzieht eine reale Transformation der Staatenkonkurrenz nach. In dem Sinne ist die Entwicklung von einem Bezug auf Deutschland und das deutsche Vaterland hin zu einem Europa der Vaterländer oder einer christlich-abendländischen Idee relativ eindeutig, die der Nachvollzug des Prozesses der europäischen Einigung und der Herausbildung eines neuen, naja, kapitalistischen Blocks, kann man es, denke ich, schon nennen. Die Rechtspopulisten knüpfen mit ihrem Kulturalismus dabei natürlich an den normalen Nationalismus an und stellen eine autoritäre Krisenlösung dar, die versucht, eine Anspruchsberechtigung zu formulieren. Also primär geht es erstmal nicht darum, andere Leute auszuschließen, sondern vor allen Dingen, denken wir, geht es darum, eine Anspruchsberechtigung zu formulieren, die man eben über die Kultur herleitet. Also dass man sagt, wir sind doch die, die es eigentlich verdient haben. Was insofern auch eine Krisenlösung ist, als es offensichtlich ein Versuch ist, im neoliberalen Kapitalismus irgendwie ein Argument zu finden, warum man denn in der kapitalistischen Konkurrenz, wenn man denn schon nicht erfolgreich ist, so doch trotzdem irgendwelche Sonderrechte bitte schön zu genießen hätte. Das verweist auf noch was anderes, nämlich auf die Gemeinsamkeit von Rechtspopulismus und Linkspopulismus, und zwar nicht in dem Sinne, wie die Welt oder irgendwelche Totalitarismustheoretiker immer versuchen, Linkspartei und Rechte in einen Topf zu werfen, sondern auch hier wieder in Bezug auf strukturelle Bedingungen. Das kann man, denke ich, an Lafontaine relativ einfach deutlich machen. Also wo Lafontaine eben nicht so sehr die christlich-abendländische Kultur hochhält, kommt er dann aber doch, weil er aus unserer Perspektive zumindest das grundsätzlich selbe Projekt verfolgt, bei ähnlichen Maßnahmen an. Also wer irgendwie den Nationalstaat unter Bedingungen kapitalistischer Globalisierung und die Funktion, die der Nationalstaat hat, also seine Staatsbürger dann doch irgendwie nochmal zu protegieren und in der Konkurrenz mit besonderen Mitteln auszustatten, das versuchen die Rechtspopulisten, wie gesagt, über dieses Kulturticket zu erreichen und da so ein Argument draus zu zimmern. Lafontaine lässt das weg, kommt aber mit seinen Ideen von Flüchtlingslagern in Nordafrika und so dem doch ein ganzes Stück entgegen. Und wir glauben, dass es damit zu tun hat, dass es da versucht wird, unter Bedingungen von kapitalistischen Zwängen eben dieses Konzept von Nationalstaatlichkeit beizubehalten. Also wenn man Hartz IV für alle Deutschen abschaffen will und meint, das bräuchte eine höhere Grundsicherung, was man aus vielen Gründen ja sicherlich formulieren kann oder was man da fordern kann, dann ist das unter kapitalistischen Bedingungen grundsätzlich das Problem, dass ich das ja trotzdem irgendwie refinanzieren muss und dass die Bundesrepublik Deutschland in der kapitalistischen Staatenkonkurrenz sich trotzdem durchsetzen muss. Wenn man also dann die Hartz-IV-Bezüge erhöht, ist es relativ logisch, dass man dann irgendwie sagt, gut, wie kriegen wir trotzdem das Ganze schnöde gegenfinanziert, und dann ist es nicht so weit hergeholt, dass man sagt, gut, dann müssen wir eben die Außengrenzen stärker befestigen und dann brauchen wir Sammellager in Nordafrika. Der letzte Punkt, den wir zu Rechtspopulisten wichtig finden, ist, dass sie eben keine Kritik am Islamismus als einer politischen Bewegung formulieren, sondern dass sie da eben, und das wurde sicherlich vorhin ja auch schon mal eingehender diskutiert, sich über dieses kulturelle Ticket ein Feindbild konstruieren und soziale Konflikte in kulturelle umdeuten. Wie absurd das ist, sieht man relativ klar daran, also dass es auch nicht um eine Kritik am Islamismus geht. Bei den Rechtspopulisten sieht man daran, dass von denen, obwohl sie sich ja so gegen Extremismus generell aussprechen, noch nie jemand auf die Idee gekommen ist, alle Nazis zum Beispiel nach Sachsen abzuschieben. So ähnlich sinnlos oder absurd ist die Forderung, alle Islamisten wohin auch immer abzuschieben, weil es sich ja dabei eben um eine politische Bewegung handelt und nicht um eine Form von kultureller oder religiöser Identität. Ja, so viel vielleicht zu Rechtspopulisten. Dann zur Evaluation der Islamisten, die ja inzwischen auch nach Köln mobilisieren wohl mit Melli Görisch und ähnlichen Gruppierungen. Da stellt sich das für uns so dar, dass die Islamisten, obwohl es natürlich verschiedenste Spielarten davon gibt, eben eine politische Bewegung sind, die dabei aber im Kontext von Migration verstanden werden muss und auch nur im Kontext von Migration zu verstehen ist, nämlich den Kampf von Migranten um gleiche Rechte. Dass diese gleichen Rechte bekanntermaßen durch den staatlichen Rassismus immer noch einer Vielzahl von Menschen vorenthalten werden, führt unter Umständen dazu, dass diese Fremdkulturalisierung durch den Staat mit einer Selbstkulturalisierung von Seiten der Islamisten beantwortet wird und man dann sagt, na gut, wenn da ständig behauptet wird, dass wir nicht dazugehören und dass wir ganz anders sind, dann greifen wir das doch auf und drehen das Argument um und sagen, ja genau, mit Aufklärung, Emanzipation etc. wollen wir nichts zu tun haben und wir sind eben einfach auch ganz anders. Im Gegensatz zu dem Rechtspopulismus handelt es sich aber aus unserer Perspektive bei dem Islamismus nicht um eine autoritäre Krisenlösung auf dem Boden der bürgerlichen Gesellschaft, sondern von der Tendenz her um eine totalitäre Krisenlösung, die eben nicht versucht, die widerstreitenden Interessen innerhalb der kapitalistischen Konkurrenz da sich einen gewissen Vorteil zu verschaffen und eben über Rassismus, kulturellen Rassismus, andere Leute auszugrenzen, um sich eben halt selber eine bessere Position zu verschaffen, sondern der Islamismus verspricht seinen Anhängern die Aufhebung der widerstreitenden kapitalistischen Interessen und der Widersprüche und konstruiert dafür diese sogenannte Weltgemeinschaft, in der dann so eine gewisse Form von Gleichheitsversprechen verwirklicht sein soll. Allerdings stellt dieses gleiche Kollektiv ein total autoritäres dar, was sich nur darüber am Funktionieren und am Leben halten kann, dass es ständig versucht, Feinde von außerhalb, sei es Ungläubige, sei es Juden, Kommunisten, potenziell auch Frauen oder emanzipatorische oder emanzipierte Frauen, dass er darauf Hetzjagden inszeniert. Und nun ist es allerdings dabei nicht so, dass der Islamismus ein vollkommen isoliertes Phänomen ist, was der herrschenden Politik hier in Europa vollkommen äußerlich gegenübersteht, sondern es gibt durchaus einen Trend dazu, gewisse islamistische Gruppen zu funktionalisieren im Sinne einer Ordnungspolitik und eben zu versuchen, mit diesen islamistischen Organisationen soziale Konflikte in den Griff zu kriegen. Und auch das mit dem Ziel, eine kapitalistische Funktionalität und einen möglichst reibungsfreien Wettbewerb letztendlich durchzusetzen. Beispiele dafür sind, kann man sich angucken, nach den Riots in den Banlieues in Frankreich, wo es da mehrere Versuche gab, aber auch in England die relativ öffentlichkeitswirksame Diskussion darüber, ob man denn nicht zur Lösung von angeblich internen Kulturkonflikten die Scharia in Teilen einführen könnte. Der dritte und wichtige Punkt zum Islamismus ist, dass die Ignoranz, von der ich vorhin schon mal gesprochen habe, also der Versuch, alles unter einen Nenner zu bringen und zu sagen, naja, also das eigentliche Problem ist doch der Rassismus und der Islamismus ist als politische Bewegung überhaupt nicht ernst zu nehmen, dass das sowohl die Mobilisierung gegen den europäischen Kulturrassismus schwächt, als aber natürlich auch den Kampf gegen den Islamismus, weil wenn man behauptet, dass es ihn nicht gibt, dann ist es relativ schwierig, dagegen irgendwas zu unternehmen. Nicht gesagt ist damit, wie dieser Kampf zu führen ist, und da haben wir auch keinen kein Masterplan oder so, sondern alles, was wir, wo wir uns zumindest sehr sicher sind, ist, dass es notwendig ist, diesen Kampf zu führen und dass dieser Kampf gegen Islamismus natürlich eine Kritik am Rassismus und am staatlichen Rassismus mit beinhalten muss, dass er aber nicht darauf zu reduzieren ist. Also das wäre sicherlich ein Punkt und das wird ja jetzt beim Kongress auch nochmal diskutiert, wie eine antifaschistische Praxis gegen Islamismus in Deutschland aussehen könnte. Soweit zu den beiden reaktionären Gruppierungen, die hier maßgeblich in Köln Thema sind am 20. Der letzte Punkt der Evaluation bezieht sich nicht so richtig auf reaktionäre Gruppen, ist aber doch dann für das eigene Standing und für die eigene Strategie von ums Ganze relativ wichtig, wie man sich nämlich dazu verhält, dass es eine ziemlich große bürgerliche Mobilisierung gegen den Rechtspopulistenkongress gibt. Da würden wir sagen, diese Mobilisierung ist das Ergebnis einer ernst gemeinten Ablehnung. Also das sind nicht nur Lippenbekenntnisse, sondern das ist letztendlich darin begründet, dass unter den gegebenen Kräfteverhältnissen und der Einbindung von Deutschland in der kapitalistischen Konkurrenz es noch sich einiges ändern müsste, damit diese Flexibilität, die für den neoliberalen Kapitalismus bekanntlich ja ziemlich wichtig ist, zugunsten einer autoritäreren Lösung aufgegeben wird. Das hat auch damit zu tun, nicht nur, dass es sich hierbei um bürgerliche Demokraten handelt, die irgendwie von der Linken und der Antifa dazu gebracht worden wäre, jetzt doch an der Demokratie festzuhalten, sondern das hat auch damit zu tun, dass die bürgerliche Demokratie selbst eben ein ziemlich funktionales und gut funktionierendes System zur Handlung kapitalistischer Konflikte ist. Und das ist jetzt die Frage, inwieweit man da genau näher drauf eingehen sollte. Wichtig wäre für uns nur, dass man nicht auch da wieder auf das Ticket verfällt, alles dem eigenen Kampf zuzuschreiben und die kapitalistische Logik, die hinter der Ablehnung von Rechtspopulismus und Islamismus eben auch steckt, zu übersehen. Zum Zweiten haben diese Rechtspopulisten und auch Islamisten eine ganz unmittelbar realpolitische Funktion für die bürgerlichen Demokraten. Sie bieten nämlich die Möglichkeit, das, was man selber an Schweinereien jeden Tag produziert, das Elend, die Gewalt, Abschiebungen, was da alles so mit zusammenhängt, diese Skandale zu externalisieren und auf eben die bösen Buben, die außerhalb der bürgerlichen Demokratie verortet werden, zu externalisieren und damit eben die eigene Saubermann-Rolle in den Vordergrund zu stellen. Ich habe es gerade schon mal angesprochen, der dritte Punkt wäre, dass man sich aber auf diese ernst gemeinte Ablehnung nicht endgültig verlassen kann, was ja durchaus auch eine Position innerhalb einiger Antifa-Debatten der letzten Jahre war, nach dem Motto, naja, es passt nicht zum aktuellen hegemonialen kapitalistischen Konzept, was die Nazis oder Rechtspopulisten da machen, deswegen müssen wir uns da nicht mehr mit beschäftigen und können gegen rechts ausschlafen, dem würden wir widersprechen, weil es eben nicht ausgemacht ist, wie diese Konflikte ausgehen und durchaus in einer Verschärfung kapitalistischer Krisen es nicht vollkommen auszuschließen ist, dass diese ordnungspolitischen Lösungen, die da angeboten werden auf Seiten der Rechtspopulisten, aber auch auf Seiten der Islamisten, dann eben doch einen größeren Spielraum einnehmen. Und in anderen europäischen Ländern hat man ja durchaus gesehen, wie weit der Rechtspopulismus da eine relativ wichtige Funktion übernehmen kann. Vierter und letzter Punkt ist dabei, dass es sich, obwohl man natürlich am 20. nicht den primären Fokus auf die Kritik an bürgerliche Demokratie und Kapitalismus setzen kann, und man im Sinne von einer vernünftigen antifaschistischen Praxis eben die Rechtspopulisten da ins Visier nehmen muss. Trotzdem man nicht vergessen sollte, was vorhin ja auch schon mal ich erwähnt habe, dass es sich dabei eigentlich nur darum handelt, dass man sich einen Freiraum erkämpft, wenn man es denn schafft, diesen Rechtspopulismus klein zu halten oder wieder zurückzudrängen. Für das, was eigentlich Aufgabe der radikalen Linken wäre, nämlich eine Kritik an dem normalen Vollzug bürgerlicher Demokratie und kapitalistischer Praxis zu entwickeln, die eben nicht deswegen gewalttätig und bösartig sind, weil sie irgendwie faschistisch unterlaufen oder rechtspopulistisch beeinflusst sind, sondern weil es in der Struktur des Kapitalismus selbst liegt, immer wieder Gewalt und Konkurrenz, Ausschluss und so weiter zu produzieren. Und alles, was damit zusammenhängt, Abschiebungen, Aufrüstung, die gewalttätige Durchsetzung der Staatszwecke und so weiter, eben nichts ist, was man mit einem rein antifaschistischen Kampf bekämpfen kann, sondern dazu würde gehören, und davon sind wir ja leider noch ziemlich weit entfernt, dass man nicht damit beschäftigt, leider nicht damit oder nicht mehr damit beschäftigt sein müsste, irgendwelchen Rechtspopulisten hinterherzurennen, sondern dass es ein großer Schritt nach vorne wäre, wenn man irgendwann da ankommen würde, zum Beispiel den Parteitag der Grünen oder der SPD oder so zu verhindern und man dann auch damit rechnen könnte, dass man 40.000 Leute auf der Straße hätte. Da sind wir allerdings noch nicht. Und deswegen sind wir ja auch, wie gesagt, hier in Köln dabei, wollen aber trotzdem dafür Werbung machen, dass es darüber hinausgehen muss. Vor dem Hintergrund, dass es da unterschiedliche reaktionäre Positionen gibt in Köln, also einmal die Rechtspopulisten, dann die Islamisten in Form von Willy Görrisch und eben ein großes bürgerliches Bündnis, was versucht, alle unter dem gemeinsam gegen die Nazis oder die Rechtspopulisten zu vereinigen und da eine linksradikale Kritik sicherlich untergehen lassen will, dass man aus dieser Analyse dazu kommen muss, dass es total wichtig ist, die eigene linksradikale Position stark zu machen, schon um irgendwann davon wegzukommen, dass man eben wie im antifaschistischen Hamsterrad halt die ganze Zeit damit beschäftigt ist, irgendwelche Rechtspopulisten oder Reaktionäre im Zaum zu halten. Unsere zweite These wäre, dass man in diesem Sinne also sich der Begrenztheit des Antifaschismus bewusst sein muss, dass es also nicht damit getan sein kann, dass man sich darüber freut, wenn es denn gelingt, am 20. diesen Kongress zu verhindern, sondern dass man vielmehr dieses Dilemma, in dem man sich als radikaler Linker dabei befindet, dass man das in den Vordergrund rücken sollte. Und weil wir das natürlich versuchen und wir denken, dass wir da nicht die Besten, aber doch ein paar gute Ideen zu haben, wäre es sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung, wenn sich mehr Gruppen und Zusammenhänge für ums Ganze interessieren würden und am besten auch noch bei ums Ganze organisieren würden, weil bekanntermaßen man ja sonst über diese Eventpolitik nicht wegkommt, wenn man es immer nur auf der Ebene von so einer Feuerwehrpolitik hält, sondern dafür brauchst du aus unserer Perspektive eine langfristige Organisation. Deswegen empfehlen wir ganz besonders im Sinne dieser linksradikalen Position stärken und deutlich machen die Demo am Freitag, also am 19. und rufen dazu auch mit auf. Natürlich sind die Blockaden am Samstag dann auch wichtig. Wir denken aber, dass es vor dem Hintergrund, dass es wie gesagt eine ernst gemeinte bürgerliche Ablehnung gibt, durchaus wichtig und richtig wäre, wenn man den Fokus auf den Freitag legt. Und ansonsten gibt es ja noch eine ganze Menge weiterer Termine, besonders in den Städten, wo es ums ganze Gruppen gibt, auf die man jetzt nochmal, auf die ich nochmal verweisen möchte, die aber im Einzelnen dann auf den jeweiligen Internetseiten auch nochmal stehen. Ja, ich hoffe, die Basics des Aufrufs sind einigermaßen klar geworden und wir setzen jetzt auf eine kontroverse und heiße Diskussion und insofern dann schon mal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Max. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt in die Diskussion. Vorher noch einen ganz kleinen Punkt. Also hier vorne sind gerade in den ersten beiden Reihen noch eine Menge Plätze frei. Ihr könnt euch also auch gerne von da hinten nach hier vorne setzen. Ist ja nicht in der Schule, das heißt, ihr müsst auch keine Angst haben, vorne zu sitzen. Wer also noch Donner lieber auf dem Stuhl sitzt, kommt ruhig nach vorne. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal in die Diskussion ein. Gibt es schon irgendwelche Fragen, Anregungen? Fangen wir vorne an. Ich würde nochmal darum bitten, direkt ins Mikro rein, vielleicht weil es halt aufgenommen wird. Ja, es ging mir, was mir nicht so ganz klar war, war, ihr habt das gesagt mit, es wäre schön, wenn mal irgendjemand irgendwann die Parteitage von SPD und Grüne verhindern würde, weil das ja natürlich irgendwie, es sollte ja jedem klar sein, der sich als Kommunist versteht, dass es halt ideologisch irgendwie das Allerletzte ist. Und dann, man hat noch nicht die 40.000, um das zu machen und deswegen müssen wir mobilisieren, schließt euch euren örtlichen Gruppen an von ums Ganze und dann sind wir dann irgendwann 40.000 und können solche tollen Sachen machen. Also ich hoffe, ich habe das richtig verstanden soweit. Ja, es ist halt das Problem nur, ihr mobilisiert ja dann quasi halt mit gar nichts. Also anstatt, dass ihr halt irgendwie mal die Kritik formuliert, warum er denn sowas überhaupt machen sollte. Ja, also ich bin da mit dem Alexander einig, der irgendwo noch da ist hoffentlich, ja, also von vorhin, der seinen Vortrag gehalten hat, dass halt irgendwie dieser Ansatz von wegen, man wird immer mehr und immer mehr und immer mehr und irgendwann kann man ganz tolle Sachen machen, weil man halt so viel ist und eine gesellschaftliche Kraft Das halte ich halt für totalen Quatsch, weil diese Mobilisierung halt auf Grundlage von, ja, von was eigentlich stattfindet. Also mir ist nicht so klar, wie ihr die Leute dazu bewegen wollt. Und wenn ihr das halt vor allen Dingen SPD und Grüne kritisieren wollt oder ihre Parteitage verhindern, dann tut's halt, ja, aber halt irgendwie nicht da irgendwie, jetzt brauchen wir erstmal die Masse, sonst sind wir ja ganz alleine und dann macht's ja auch keinen Spaß, da irgendwie Farbbeutel auf Joschka zu werfen oder was weiß ich, ja. Und oder wie ich euch das auch immer vorstellt. Und wollte einfach mal wissen, ich finde das total problematisch mit dem Mobilisierungskonzept einfach, also weil das halt einfach total ohne Kritik vonstatten geht. Ja, dann würde ich direkt darauf antworten vielleicht schon. Ich habe mich vielleicht auch nicht so ganz deutlich ausgedrückt, aber es ist jetzt nicht so, dass wir sagen würden, antifaschistische Praxis ist vollkommen obsolet, sondern um was es uns ging und was es mir hier jetzt auch im Speziellen ging, war nochmal dieses Antifa-Dilemma deutlich zu machen, was eben ja gerade, wie du schon richtig gesagt hast, darin besteht, dass man sich eher an den verrückt gewordenen des Kapitalismus abarbeitet, als an denen, die quasi mit seinem normalen Vollzug vollkommen übereinstimmen. Wir glauben aber, dass man es eben trotzdem es nicht reicht, nur die richtige Kritik zu beschwören, sondern eben man auch die Ausgangssituation für eine radikale Kritik und Praxis beibehalten und im besten Fall noch erweitern muss. Und das ist bekanntermaßen relativ schwierig, wenn man es mit manifesten rechtspopulistischen oder gar faschistischen Bewegungen zu tun hat. Wen das genauer interessiert, der kann ja einfach mal nach Sachsen fahren und versuchen, da eine linksradikale Praxis zu initiieren. Der wird maßgeblich wohl damit beschäftigt sein, bewaffnet den Müll runterzubringen und irgendwie zu gucken, dass er nicht auf dem Weg zum Bus schon kaputt gehauen wird. Das ist relativ banal und das ist auch ziemlich schade, aber ich glaube, das ist das Dilemma, dem man sich da stellen muss, dass es eben halt nicht reicht, sich vor gesellschaftlichen Vorgängen und diesen Kräfteverhältnissen, die da in Kämpfen miteinander stehen, einfach nur zurückzulehnen und zu sagen, entweder kommt die Revolution oder sie kommt nicht. Sondern wir glauben, dass es dafür schon eine strategische Bestimmung des eigenen Standpunktes braucht, in diesem Sinne halt, letzten Endes ein zweigleisiges Konzept, also den Versuch, die Freiräume, die man hat, zu erweitern. Das ist auch nicht nur im Kampf gegen Nazis, das kann zumindest aus der Frankfurter Perspektive auch der Kampf gegen sowas Banales wie Studiengebühren oder so sein. Da geht es aber dann nicht dabei darum, dass man denkt, wir reformieren das System zu Tode oder wir erweitern unsere Freiräume immer weiter aus, sondern uns geht es darum, dass man Freiräume aufmacht, in denen man dann sich über eine andere Kritik und Praxis überhaupt erstmal Gedanken machen kann. Und da ist sicherlich die Form der Mobilisierung nicht Ende der Geschichte und der Weisheit letzter Schluss, aber da sind wir vor Anregungen und Ideen auch immer dankbar. Ich sehe das gerade. Also ich bin gegen deine Hauptthese. Deine ganze These beruht darauf, dass diese Kultur, du zeichnest so einen Kulturkampf, auf der einen Seite diese Rechtspopulisten, die auf dem bürgerlichen, nach deiner Meinung nach, Grundlage basieren und auf der anderen Seite sind diese islamistische Kräfte, die du per se als nicht in der bürgerlichen Ordnung siehst und Potenzial oder automatisch als despotische Bewegung ansiehst. So habe ich das verstanden. Und ich kann deine Trennung nicht nachvollziehen. Ich bin dafür, dass man die Islamisten natürlich kritisiert. Aber das muss konkret sein. Was ist ein politischer Islamismus? Ist der Bau der Moschee schon ein politischer Akt? Und dann müssen wir gegen diese solche Sachen oder wenn sie ihre Rechte verlangen, wenn sie sagen, hier wird die Kirche, es ist eine christliche Kirche, es ist mit dem Staat verwurzelt. Und das ist ein Privileg an christlichen Kirchen und wir wollen sie ab. Ist das auch schon reaktionär? Oder das sagt ihr nicht, aber ihr sagt immer politisch, ohne konkret zu werden. Ich denke, es gibt, man kann die Bewegung ganz gut analysieren. Hamas, sei es Hamas, die haben ein Programm. Die sind ein politisch, ich bin mit der gleicher Meinung, das sind ein politischer. Ich kritisiere Hamas nicht, weil sie sich auf Islam beruht, sondern weil sie unterdrückerisch, despotisch, feudal, gegen antisemitisch ist, unmenschlich ist, antidemokratisch ist. Also ob die, was sie über den Paradies nach dem Tod denken, ist mir egal. Ich kämpfe für den Paradies, die heute. Das ist das ist das, aber ich das schließt natürlich aus, dass wenn eine islamische Bewegung eine Gleichberechtigung fordert, heißt nicht automatisch reaktionär. Man muss unterscheiden können. Also man muss diskutieren, was sind die politische. Also ihr sagt zwar immer teilen, man muss politisch und islamisch unterscheiden, aber ihr sagt nicht, was er politisch sagt. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Okay, dann würde ich einfach kurz darauf eingehen. Also aus unserer Perspektive stellt sich das natürlich so dar, und ich habe es versucht, mit diesem etwas saloppen Sachsen-Nazi-Beispiel deutlich zu machen. Auch reaktionäre Bewegungen und reaktionäre politische Bewegungen lassen sich natürlich nur auf der Grundlage gleicher bürgerlicher Rechte bekämpfen, und unsere Forderung als Antifaschisten, zumindest wenn wir linksradikale Antifaschisten sind, ist ja in der Regel auch nicht, dass wir Nazis irgendwelche Bürgerrechte aberkennen wollen, sondern dass wir sie da bekämpfen, wo sie politisch auftreten. In dem Sinne geht es überhaupt nicht darum, dass man jetzt versuchen sollte, Moscheebauten oder so Ähnliches zu verhindern, sondern natürlich geht es da um das ganz banale Gleichheitsversprechen und das bürgerliche, die bürgerlichen Mindeststandards, dass für alle Menschen gleiche Rechte gelten. Und solange Religionen in diesem Land legal sind, muss es natürlich auch Moscheen geben. Einerseits, andererseits, also ist zumindest nochmal ganz wichtig, diese Trennung zwischen Islam und Islamismus. Wenn islamische Religionsgemeinden ihre Moscheen bauen wollen, dann gibt es da aus einer grundsätzlichen Religionskritik aus unserer Perspektive erstmal nicht so viel dagegen zu sagen. Politisch wird es aber gerade dann, und das finde ich ist relativ einfach auch, wenn es eben halt nicht mehr darum geht, was die Leute so persönlich glauben, sondern wenn sie aus ihrem Glauben ein politisches Programm ableiten und damit versuchen, Gesellschaft zu strukturieren, zu beeinflussen und damit eben halt nicht nur in ihrem rein privaten Rahmen bleiben und meinetwegen können die 10.000 Mal am Tag in die Moschee gehen. Schwierig wird es dann, wenn das versucht, Einfluss auf gesellschaftliche Strukturen zu nehmen und die eben im Sinne einer politisch konstruierten religiösen Lehre zu verändern. Und das gilt natürlich genauso für christliche Fundamentalisten wie für Hindus oder Juden oder Ähnliche. Wir finden aber trotzdem, dass es richtig ist, dass bei der Vorabenddemo von Islamismus gesprochen wird. Nicht, weil wir sagen würden, dass alles andere unbedeutend ist, sondern auch hier aus einer strategischen Bestimmung, dass es innerhalb der Linken im Moment ja noch nicht mal ein Streit ist, sondern ein Großteil der Linken, wenn man Linkspartei und Co. dazu zählt, sich demgegen überhaupt nicht mal eine Position entwickeln will, sondern sagt, naja, das ist alles rassistische oder islamophobe Hetze. Natürlich gibt es diese rassistische Hetze, aber da muss man tatsächlich trennen zwischen einer politischen Bewegung und einer Religion. Und für eine Religion gelten natürlich die gleichen Rechte. Ja, ich würde gerne nochmal auf die Frage, die ja vorher diskutiert worden ist, auf das Organisationsprinzip. Ich würde die Frage vielleicht an dich zuspitzen und vielleicht auch damit, hoffe ich, eine klare Antwort kriegen. Weil als ich euren Vortrag gehört habe, habe ich mir irgendwie gedacht, ja, ich teile mit dem Vorreferenten ein Stück Vergangenheit, nämlich, dass ich auch aus einer trotzkistischen Gruppe komme. Ursprünglich, ich habe diese auch in der Zwischenzeit verlassen, aber das Organisationskonzept kam mir sehr ähnlich vor. Also, wo du ganz am Anfang noch davon gesprochen hast, zu sagen... Ich in einer trotzkistischen Gruppe. Nein, das Organisation... Nein, dein Vorreferent war in einer trotzkistischen Gruppe mal gewesen. Genauso habe ich diese Vergangenheit auch. Und die Frage, die sich mir stellt, ist eigentlich, du hattest davor noch gesprochen, man will aus den Fehlern irgendwie lernen der letzten 100 oder 50 Jahre. Und so in dieser Form von Organisierung oder... habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, schlussendlich wieder, doch wieder, wir haben hier so ein bisschen Plan, wir wollen das ein bisschen noch mehr diskutieren, ich hoffe, dass es auch ein bisschen anders läuft als in den trotzkistischen Gruppen bei euch, setze ich mal drauf, aber schlussendlich schließt euch an und dann machen wir das Ding wieder so. Und ich will das damit ein bisschen zuspitzen, um vielleicht mal auch die Antwort noch ein bisschen klarer zu kriegen, weil ich finde, da bist du schon noch ziemlich rumgeeiert auch davor. Also es gibt auf jeden Fall, gibt rege Diskussionen ums ganze Bündnis. Das ist auch ein Grund, warum dieser Aufruf so verspätet erst fertig geworden ist, weil man sich eben, wie das so ist, in Sekten nicht ganz einig werden konnte darüber, wie jetzt das Komma genau zu setzen ist. Ich würde dir grundsätzlich recht geben, aber auch wir würden hier wieder eher so ein bisschen aus der Not heraus argumentieren und sagen, na klar, müsste man sich und muss man sich über neue Organisationskonzepte auch Gedanken machen. Und wir haben hier gar nicht das allerbeste Angebot. Alles, was wir machen wollen, ist eine Auseinandersetzung anzustoßen. Und wenn das dazu führt, dass Leute sagen, ja, das ist ja schön und gut, aber wir können es noch ein bisschen besser machen und wir haben eine bessere Idee, dann wären wir die Letzten, die sagen, nee, damit weicht man aber von der reinen Lehre von ums Ganze ab und wir werden das mit allen Mitteln, weil es konterrevolutionär ist, werden wir das bekämpfen müssen oder so. Überhaupt nicht, sondern uns geht es darum, wir glauben, dass ums Ganze halt eine gute Möglichkeit sein kann im Sinne der vorhin beschriebenen Idee, dass man linke Gewissheiten in Frage stellt, dass man versucht, eine radikale Gesellschaftskritik weiterzuentwickeln, dass das ein Forum dafür sein kann oder gerne sein will zumindest und naja, mehr, aber auch noch nicht. Ich habe erstmal nur eine Frage an dich, weil du auch immer von diesen Populisten sprichst. Ist für dich der Le Pen ein Faschist, ja oder nein? Das weiß ich gar nicht so genau. Aber ja. Ich glaube, das war das, was ich meinte mit den persönlichen Biografien. Es geht nicht darum auszuschließen, dass dabei eine Menge Faschisten dabei sind oder so, sondern es geht darum, was sie konkret als politisches Programm formulieren und das als politisches Programm auch ernst zu nehmen, weil man sonst immer damit beschäftigt ist, nicht über deren Inhalte zu diskutieren, sondern immer guckt, und das ist ja bei Le Pen besonders einfach, dass man sagt, hier, der Typ ist ein Schwein, der hat nämlich in Algerien schon Leute gefoltert und hat Nazi-Literatur verkauft und alles, was dazugehört. Und dahinter fällt immer runter, was das konkrete politische Programm ist. Und wir glauben nicht, dass man mit einer Erklärung, dass das faschistische Parteien sind, groß weiterkommt, weil damit kann man nicht erklären, inwiefern neoliberaler Kapitalismus auf bürgerlicher Grundlage und auch immer noch in einer demokratischen Ordnung, die es ja nach wie vor auch in Österreich gibt, obwohl die FPÖ bekanntlich da an der Regierung beteiligt war. Ich weiß, ja. Aber Le Pen war noch nicht an der Regierung in Frankreich beteiligt. Und diese bürgerliche Ordnung gibt es auch immer noch in Österreich, obwohl da Rechtspopulisten daran beteiligt waren. Und das ist, denke ich, schon mal ein Indiz dafür, dass man es mit unterschiedlichen Bewegungen zu tun hat, die man ernst nehmen muss in ihrer eigenen Funktion auch. Okay. Wenn die Nazis an der Regierung sind oder die an Schalthebeln der Macht sind, ist es auch noch eine bürgerliche Ordnung. Das ist eine kapitalistische Ordnung, die bürgerlich-demokratisch beherrscht werden kann, regiert werden kann oder auch offen terroristisch-faschistisch. Das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Ich will nur auf einen Punkt noch kurz eingehen. Wir haben jetzt das Problem mit den Begriffen irgendwie. Ja? Rechtspopulismus ist eine Realität ein Problem. Jetzt findet man einen neuen Begriff und dann ist ein Problem damit verbunden. Also ein Begriff geht mir unheimlich wahnsinnig auf den Wecker, den du auch mehrmals verwendet hast, auch in der Folie als so Kick, diese Folie so schön. Ja, neoliberales Konzept. Ja, was das wieder sein soll. Der Begriff kam irgendwann auf, neoliberales Konzept. Und wenn das jetzt jeder hier im Raum mal hinschreiben soll, was ist denn das neoliberale Konzept? Da kommen wahrscheinlich 100 verschiedene Antworten. Aber eins weiß ich sicher, das ist nichts Liberales oder so. Und Neo sehe ich daran auch überhaupt nichts, weil wenn heute Erwerbslose praktisch mit der Polizei zur Arbeit gezwungen werden für 1 Euro oder nichts, dann ist das nicht liberal, sondern dann ist das ganz massiv polizeistaatlich und der Staat greift immer stärker ein. Und dieser Begriff ist selber so verschleiernd, dass man ihn eigentlich nicht verwenden sollte. Ja? Und ich finde einfach, du hast vorher gesagt, die kommunistische Bewegung hat viele Fehler gemacht in den letzten 50, 100 Jahren bestimmt. Aber ein Fehler war sicher, dass man vielleicht den Marx so oberflächlich betrachtet hat und zu wenig über Kapitalismus spricht. Und jetzt redet man wieder nicht über Kapitalismus. Und wenn man sagt, das alles wird immer beschissener, dann ist es halt der Kapitalismus. Und jetzt kommen immer wieder so neue Hilfsbegriffe. Das ist ja nicht der Kapitalismus, das ist der neoliberalistische Konzept. Ja, natürlich gibt es immer irgendwelche Schlagworte. 1920 waren Schlagworte anders als heute. Der Kapitalismus hat nicht dasselbe Profil, Oberflächenprofil, aber es ist Kapitalismus. Und ich glaube, wenn diese Frage, die ihr euch aufgeworfen habt, da für den Kommunismus, warum? Also die Frage ist dir ja klar, dass du keine Antwort darauf gegeben hast. Aber wenn man die tiefer diskutieren will, finde ich, muss man auch diese Begriffe mal überprüfen. Ja. Ja, Neoliberalismus, klar ist das ein schillernder Begriff. Ich weiß nicht, ob Polizeistaat ein weniger schillernder Begriff ist, der diese Entwicklung fassbarer macht, weil man dann sagen muss, gut, gibt es da nicht Unterschiede zwischen unterschiedlichen Polizeistaaten und was ist dann zum Beispiel China? Neoliberal ist, glaube ich, insofern richtig als Begriff noch nicht. Natürlich handelt es sich dabei um Kapitalismus und der funktioniert nicht anders als jeder andere Kapitalismus. Was aber dann schon mal wichtig ist oder was ich zumindest daran wichtig finde, damit zu kennzeichnen, ist der Versuch, gerade eine Art und Weise, wie diese bürgerlich-demokratische Herrschaft organisiert wird und auf welche Begriffe sie sich zu ihrer eigenen Rechtfertigung dabei bezieht und welche Konzepte damit verbunden sind von Subjektivität, von welche Angebote dem Subjekt selber gemacht werden und auch was für Anforderungen gestellt werden. Also die grundsätzliche gesamte Inwertsetzung und dieses Konzept von Flexicurity, man muss die ganze Zeit rennen, rackern, rasen und aber möglichst sich selbst verwerten, also diese, was du beschrieben hast, die Knechtung von Arbeitslosen mit der Bullerei ist sicherlich eine Seite. Die andere Seite ist aber eben der Versuch, die Subjekte und Individuen halt letztendlich dazu zu bringen, sich selber und zwar unheimlich frei und kreativ und flexibel selber in Wert zu setzen. Und das war das, was ich zumindest dachte, dass es sinnvoll wäre, dann den Begriff von Neoliberalismus zu benutzen, um halt auch deutlich zu machen, natürlich bleibt es kapitalistische Herrschaft, wenn faschistische Bewegungen an der Macht sind. Es ist aber ein ganz anderes Vermittlungsverhältnis. Es handelt sich dann eben nicht mehr dabei um eine bürgerlich-demokratische Regierungsform mit all ihren Problemen, aber auch eben den Möglichkeiten, sondern um eine ganz andere Ausgangsbasis. Ja, ich habe folgende Frage. Einmal, was ihr euch bei dem provokativen Titel gedacht habt, Paradise Now. Ich muss erstmal sagen, dass ich mit ziemlich vielen von dem, was du gesagt hast, konform gehe und ziemlich gut fand. Aber ich frage mich, was soll das? Paradise Now, also jeder, der die Diskussion um den Film mitgekriegt hat, schult sich da, also der ein bisschen was geblickt hat im Kontext mit dem Film, den gesehen hat, fragt sich, was soll diese Provokation? Dann dein Schlusssatz von wegen linksradikal. Ich finde das hier auch auf den ganzen Flugblättern. Also ich habe mich auch mal als linksradikal bezeichnet, bin es vielleicht auch noch, aber ich habe mich von dieser Worthülse links verabschiedet. Ich wüsste gern, was das sein soll. Weil ich sage immer, Trotzkisten, Maoisten, Stalinisten, SPD, Grüne, Linkspartei, die nennen sich alle links und mit denen habe ich allen nichts am Hut. Für mich geht es um Emanzipation. Und so der Mann da vorne hier, der die ganze Zeit den Islam verteidigt, Entschuldigung, da ziehe ich halt eine Grenze, das hat für mich nichts mit Emanzipation zu tun und dementsprechend würde ich das mal ein bisschen klarer haben, dieses Linksradikale, die große linksradikale Gemeinschaft, da bin ich nicht dabei. Also ich will Emanzipation und mit Islam Verharmlosern habe ich nichts gemein. Das dazu und jetzt noch die Frage, also irgendwie das schwammige immer Rechtspopulisten, Faschisten, Neonazis oder nicht. 2000 sind in Berlin die Kameradschaft Tor mit dem Transparent gegen Faschismus und Intoleranz das erste Mal aufgetreten. Das tragen sie auch heute, also gut, Tor ist aufgelöst, aber das haben sie jahrelang getragen. Und wenn man dann nicht kapiert irgendwie, dass Faschismus, spanischer Faschismus, italienischer, griechischer, einen Unterschied macht zu Neonazismus oder zu Nationalsozialismus und in jeglicher Publikation immer Faschos, die Faschos, jedes Indie-Media-Posting, immer diese flapsige Art und Weise, also wenn da nicht mal eine Begriff Schärfe in dieser Antifa-Bewegung, die Bewegung, wenn da nicht mal irgendwie ein bisschen mehr Fundament reinkommt, immer, also das finde ich problematisch, diese Beliebigkeit. Ja, oder wollen wir erstmal sammeln? Ja. Ich weiß nicht, ob das eine Sammlung ist. Ich habe eigentlich eine andere Stoßrichtung in dem kurzen Beitrag. Dann würde ich sagen, lass mich noch kurz darauf jetzt antworten. Vielleicht und dann antwortet ihr erstmal. Ja. Zu dem Filmtitel. Wir wussten, dass es diesen Film gibt und ja, wir finden diesen Film auch nicht gut. Glauben aber nicht, dass man das zum alleinigen Kriterium dafür machen kann, welche Slogans etc. man benutzt, weil es sonst relativ eng wird, weil fast alles irgendwo schon mal benutzt wurde, sei es von Coca-Cola. Lidl hat letztens Werbung gemacht mit Luxus für alle. Ist schade, dass es dann irgendwie in der deutschen Sprache nicht so oder in der englischen Sprache nicht so. Uns ist nichts Besseres eingefallen. Wir fanden, das bringt das, was wir wollten, ganz gut auf den Punkt. Recht geben würde ich dir bei diesem Punkt der begrifflichen Unterscheidung von Nationalsozialismus und Faschismus. Wir haben aber, glaube ich, nicht so sehr den Eindruck, dass es in der Antifa-Bewegung nicht klar wäre, dass das ein Unterschied ist, sondern da hat, glaube ich, schon auch einiges an Reflexion stattgefunden. Total widersprechen würde ich dir bei deiner gleichsam durchaus auch ja etwas provokatorischen Islamversteher-Nummer. Uns geht es nicht darum. Hier. Aber es bezog sich doch darauf, dass vorhin kritisiert wurde, dass man einen Unterschied machen sollte zwischen Islam und Islamismus. Ich habe dich jetzt so verstanden, dass du den Islam selbst als das Problem begreifst, oder? Nein. Okay. Islamversteher legt das relativ nahe. Also uns geht's. Ich beziehe mich auch konkret auf ihn und seine Statements, die er tun hier. Die er auch schon entfordert. Der war es vorhin nicht da im letzten. Okay. Das war schon zwei, drei Wortmeldungen, also das war schon länger unerträglich. Okay. Aber uns geht es trotzdem, wie gesagt, um eine Kritik am Islamismus als politische Bewegung und diese Frage der radikalen Linken oder ob man links als Begriff noch benutzt. Ja, da gibt es viele gute Argumente dafür und viele dagegen. Wir haben uns dafür entschieden, das trotzdem zu machen, weil wir glauben, dass es zumindest einen Anspruch präsentiert oder transportiert und der auch weitgehend so verstanden wird, dass es zunächst mal darum geht, eine Gesellschaft als menschengemachte und damit veränderbare zu begreifen und dass es darin vollkommen riesige Unterschiede gibt und auch so Unterschiede, die so weit sind, dass man mit einem großen Teil davon nicht zu tun haben will, ist klar, aber aus unserer Perspektive ist es dennoch sinnvoll, diesen Begriff nicht den Verrückten komplett zu überlassen. Also ich beziehe mich auf einige Äußerungen aus deinem Referat, in welchem du darauf hingewiesen hast, dass euer Kampf gegen diejenigen, die da diesen Islamistenkongress oder den Anti-Islam-Kongress veranstalten, erstmal kein Kampf wäre gegen diese bürgerliche Gesellschaft, gegen diesen Staat, gegen den Kapitalismus, sondern so etwas wäre wie, so habe ich dich verstanden, wie ein Kampf um Voraussetzungen für. Also ein Kampf, um den Kampf zu ermöglichen. Mal abgesehen davon, dass das einige historische Reminiszenzen beinhaltet, dieser Kampf für Rechte ist ja ein uraltes Ding, was alle möglichen Sozialdemokraten, Kommunisten vergangener Couleur auch bereits gemacht haben. Mir fällt daran auf, dass ihr bei dem, was ihr bekämpft, zwar benennt, was ihr bekämpfen wollt, und ihr habt dann auch diesen, wie ich finde, neuen Begriff des Rechtspopulismus oder den auch neuen Begriff Kultur, wie hieß das? Kulturrassismus. Geprägt. Ich will mich um diese Begriffe gar nicht groß streiten, nur mir fällt auf, dass ihr nie gesagt habt, was ihr eigentlich gegen die Jungs habt. An verschiedenen Stellen, was ihr gegen diese Leute genau habt, an verschiedenen Stellen deines Vortrags hast du gesagt, eigentlich seien die ja marginalisiert, eigentlich seien die ja durchgeknallt. Guckt man sich deren Ideologien aber an, so merkt man, dass sie nur das radikalisieren, was aktuell Politikmaßstab ist. Guckt man sie sich an, merkt man, dass der Maßstab dieser Leute derselbe ist wie derjenige, den diejenigen haben, die die Ausländergesetze durchpeitschen, die jetzt eine hochnotpeinliche Befragung aller, die für sich in Anspruch nehmen, hier bleiben zu wollen, durchführen, mit der Durchmusterung, ob sie denn echte Deutsche sind oder nicht. Der Maßstab ist der gleiche. Und ich will mal den Satz vielleicht etwas abwandeln, den irgendwann wer mal gesagt hat, wer über Antifaschismus oder über Faschismus redet, darf nicht schweigen vom Kapitalismus. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Der darf nicht von Demokratie schweigen. Das sind unsere demokratischen Politiker, die nicht einfach nur den Boden bereiten, sondern es sind die Vorreiter dieses Programms und sie haben die Macht. Da würde ich dir in weiten Teilen total recht geben, aber ich denke, warum es trotzdem sinnvoll ist, schon noch auf die Unterschiede hinzuweisen, weil es eben jetzt nicht nur ein quantitatives Problem ist, was damit einhergeht, sondern ja schon auch nochmal eine viel autoritärere Form von Verwaltung von Gesellschaft bei den Rechtspopulisten ganz offen das Wort geredet wird. Und dass die sich dabei aber natürlich auf den normalen Nationalismus und die Idee davon, dass eben der Nationalstaat sich um seine Bürger zu kümmern hat und die dafür daraus ein besonderes Treueverhältnis gegenüber dem nationalen Standort aber haben müssen, dass das daran anknüpft, habe ich vorhin, glaube ich, auch versucht zu sagen. Also da hätte ich gar keinen Widerspruch zu dir. Ja, also meine Sache hat sich eigentlich mit dem, was da jetzt gerade gesagt wurde, auch erledigt. Ich hatte im Wesentlichen dieselben Kritikpunkte wie der Vorredner. Ich jetzt gerade erstmal noch einen, hier hinten links, der nette junge Herr an der Wand im quasi rechten Block. Aber das Problem ist, wir zeichnen es auch auf für die Nachbereitung. Ja, mir ist ein Widerspruch aufgefallen bei deiner Diagnose von wegen Gefahr des Faschismus, also Kampf gegen den Faschismus wäre angesagt. Dieses kenne ich ja schon länger aus der Antifa-Szene, aber das hat ja immer den Widerspruch, dass man die behauptete Notwendigkeit, dass die ja reell gar nicht gegeben ist. Wir leben ja nicht in einem Staat, wo Faschisten die Macht haben, sondern diese werden selber von Demokraten marginalisiert und bekämpft. Und wenn man schon theoretisch reflektieren kann und nicht dauernd auf der Straße den Faschismus irgendwie abwehren muss oder so, dann könnte man auch mal ein paar richtige Gedanken sich machen. Da wäre zum Beispiel mal sowas fällig, dass man sich mal das anguckt, was zum Beispiel bürgerliche Rechte sind, die du ja hoch gelobt hast oder so, was Inhalt davon ist. Wenn man die sich mal anguckt, nur ein Hinweis, kommt man darauf, dass das nichts ist, was den Leuten was bringt, zum Beispiel Gleichheit, sondern gleich sind wir alle, der Millionär mit dem Obdachlosen, wir dürfen beide unter der Brücke pennen. Also das sind alles keine schönen Dinge, für was hier Partei ergriffen wird. Und wenn man schon die Möglichkeit hat, mal ein paar klare Gedanken zu Ende zu fassen, dann sollte man sich das mal vornehmen. Weil ich denke, der Antifaschismus schön und gut, aber eine positive Bezugnahme auf die Demokratie, die wirft einen doch selbst immer wieder zurück, weil in der Demokratie doch dieser Sumpf ist, aus dem die Nazis kommen. Auf was beziehen die sich denn? Die beziehen sich auf eine staatliche Ausländerpolitik, die zwischen Inländern und Ausländern trennt. In der Demokratie gang und gäbe. Hier werden sie abgeschoben, Faschisten oder Nazis wollen eine härtere Gangart. Also wenn man diesen Kampf ernst meint, dann müsste doch man mal einfach dahin gehen, auf was beziehen die sich denn positiv? Auf Nationalstaaten, auf ein Gemeinwesen, was Demokraten hier ganz erfolgreich managen. Ich möchte nur mal daran erinnern, es laufen ja zurzeit diverse Kriege, es laufen ja auch nach innen Maßnahmen, die wirklich unschön sind und so, mit denen sich man auseinandersetzen sollte und die kritisiert gehören. Und immer nur diesen Wink auf Faschisten, denke ich, ist eine Schwäche, weil man immer wieder zurückgeworfen wird auf Verhältnisse, wo die halt wieder rauskommen. Und entweder, man muss sich mal entscheiden, entweder muss man mit diesem ganzen bürgerlichen Sumpf Schluss machen oder man ist politisch nicht ernst zu nehmen als Antifaschist. Weil man hat Gemeinsamkeiten auf einmal mit der CDU, mit den Grünen, mit der SPD, das ist ja ganz aktuell hier. Alle rufen auf gegen diesen Kongress. Also in diesem Horrorkabinett möchte ich nicht mitmachen. Ich habe mit Grünen, SPD und CDU nichts gemein und ich möchte auch keine verträgliche Art und Weise, wie Muslime hier beten sollen. Ich halte das für eine ganz kritikable Sache. Man müsste sich vielleicht mal angucken, was Religion überhaupt ist. Das, auch als Privatsache leistet die einen Dienst. Man macht sich tolle Gedanken um das Eigentliche und macht brav mit. Vielleicht sollte man auf die Funktion einfach mal gucken. Das ist nichts Unschuldiges, religiöser Glaube einfach privat ausleben zu dürfen. Soll man am 20. nicht demonstrieren, deine Meinung? Nee, sein lassen. Hier, jetzt. Das macht doch der Schrammer sowieso. Ja, vielleicht lassen wir unsere Referenten darauf antworten. Und ja, also, ich weiß nicht, bist du gerade erst gekommen oder bist du schon länger da? Nee, Markus? Na gut. Weil also das, was du jetzt beschrieben hast, war das, was wir versuchen zu fassen unter eben gerade diesem Antifaschismus-Dilemma. Wir würden insofern, um es nochmal zu sagen, oder glauben wir, dass man sich dieser Widersprüchlichkeit stellen muss und man diesen Widerspruch und dieses Dilemma nicht auflöst, indem man die eine Seite davon ignoriert und sich hinstellt, naja, natürlich, ich finde diese radikale Position, das ist ja auch total unsere und deswegen halten wir eine Fokussierung der radikalen Linken auf diesen Antifaschismus für ein großes Problem, an dem wir was ändern wollen. Gleichwohl ist es nicht damit getan, zu behaupten, man müsste halt einfach nur die ganze Bäckerei abfackeln, dann würde sich das Problem schon alleine erledigen, weil offensichtlich, und da ist ja eben der paradoxe Wert, bürgerliche Freiheitsrechte, klar, die sind in Bedingungen kapitalistischer Konkurrenz, Die produzieren diese Gewalttätigkeit, diesen Ausschluss, diese Armut jeden Tag wieder mit. Stimmt, einerseits. Andererseits aber, und jetzt sind wir wieder bei diesem Dilemmapunkt, sind das auch bürgerliche Freiheitsrechte, die eben doch dann einen ganz großen Unterschied machen. Und das kann man sich doch auch schon daran verdeutlichen, dass du das, was du jetzt gerade hier gesagt hast, wahrscheinlich in Militärdiktaturen oder theokratisch-faschistischen Diktaturen, wo eben gerade diese bürgerlichen Freiheitsrechte nicht mehr gegeben sind, würdest du ein größeres Problem damit kriegen. Und deswegen... Ja, du kannst doch sowieso nicht wählen. Du kannst nicht wählen, wo du lebst. Wenn der Staat hier ein Gesetz macht, da fragt er dich doch nicht. Wenn er sagt, ab sofort hast du dich jeden Tag zu melden oder so, Reisefreiheit wird eingeschränkt oder so. Du bist sowieso nicht derjenige, der darüber entscheidet. Und dann mach mal lieber einen richtigen Gedanken darüber. Also, weil das tut immer so ideell, als ob man wählen könnte, meine ich jetzt das eine oder das andere. Du bist untertan hier, unterworfen. Und das sollte man mal klar haben. Und dann muss man die Leute dagegen aufhetzen. Ja, das ja, aber sowas ist untertänig zu sagen, das ist immer noch besser. Kleineres Übel, das ist das Argument, was du gerade gesagt hast. Ja, ich würde sagen, es ist eher, du kannst es untertänig nennen, ich würde sagen, es ist eher realistischer oder pragmatischer. Und da geht es ja nicht darum, dass man das gut findet oder dass man das dann über den grünen Klee lobt, sondern da geht es darum, und da würde ich dir, glaube ich, widersprechen, weil, also, weiß ja nichts über dich, aber zumindest erinnert mich die Argumentation sehr an diesen ganzen Gegenstandpunkt-Quatsch, der versucht... Ein Argument, also wir immer Glaube finden... Ja, ich war noch gar nicht fertig. Vielleicht lassen wir uns trotzdem ausreden immer noch. Und was ich mit Quatsch meine, ist eben diese Vorstellung, naja, es gibt kapitalistische Zwänge, die gibt es, das ist alles eine unheimlich fiese Veranstaltung, bei der es nicht um menschliche Zwecke geht. Soweit würde ich mit dir d'accord gehen. Die wird aber eben nicht von irgendeinem automatischen Subjekt oder von Strukturen von alleine ausgeführt und man kann ohnehin nichts tun, sondern es sind ja, und das ist doch auch das Paradoxon, was schon bei Marx drin steckt, dass es nämlich hinter dem Rücken der Menschen, aber doch durch die Menschen selbst passiert. Und insofern geht es eben doch darum, welche Kräfteverhältnisse innerhalb eines Staates stehen. Das macht den Staat nicht letztendlich zu einem Guten. Der Staat ist nach wie vor ein Arschloch, mit dem man aus emanzipatorischer Perspektive besser nichts zu tun haben sollte. Aber man kann sich doch nicht hinstellen und sagen, uns ist es egal, ob sich die Rechtspopulisten oder die Grünen durchsetzen, weil es ganz maßgeblich einen Unterschied macht. Aber deine Freiheitsrechte werden doch gar nicht beeinträchtigt. Deine Freiheitsrechte hast du. Du darfst etwas gegen eine Rednerliste. Ja, es gibt eine Rednerliste. Ich finde es ziemlich merkwürdig, dass ihr euch gar nicht auf die Rednerinnenliste bezieht. Also von euch beiden finde ich das falsch. Aber wenn der Marx mir mein Stift wiedergebe, könnte ich auch die Rednerliste fortführen. Also du wolltest gerne was sagen nochmal? Wollte gerne was sagen. Alles klar, schreibe ich dich mal drauf. Und jetzt habe ich das Wort, richtig? Ja. Ich bin Silke aus Köln und bin an der Uni aktiv, auch gegen Studiengebühren und kandidiere auch für ein kleines Studierendenparlament in der alternativen Liste. Das Marx-Zitat heißt übrigens, dass die Religion Opium des Volkes ist. Also es ist auch was, was Menschen aus sich heraus generieren. Das darf man dabei nicht vergessen. Ich glaube auch, dass es richtig ist, sich auf bürgerliche Rechte zu beziehen, auch wenn man den bürgerlichen Staat angreift. Weil das bürgerliche Recht auf Religionsfreiheit ist dann etwas, wenn es zur Verfügung gestellt wird, das muss allen zur Verfügung gestellt werden. Und da würde ich auch die Einschätzung jetzt von euch teilen, weil so habe ich das... Würdest du mal bitte aufhören, ständig dazwischen, lassen, bitte? Würdest du mal aufhören, dazwischen zu reden? Dankeschön. Ja, also... Da würde ich die Einschätzung jetzt von ums Ganze teilen, so habe ich das auch rausgehört. Wollte an der Stelle auch nochmal sagen, dass ich fand, es war ein sehr differenzierter Vortrag. Ich fand es auch richtig, dass Folien gemacht wurden, dass man Technik sozusagen benutzt hat. Ich fand es auch ironisiert von der Sprache her. Also es war so, dass es sich durchaus auf bürgerliche Begriffe bezogen hat, die im Moment gerade kursieren, aber habe das immer als ironisieren verstanden, auch mit Evaluation. Das habe ich jetzt nicht so gemeint, dass du das... dass du evaluierst, wie das an der Uni zum Beispiel gemacht wird. Ich wollte auch noch mal sagen, dass ich es bei diesen Mobilisierungsgegnerinnen da drüben, so was stellt ihr euch da genau vor und wie soll das gehen? Ich finde es richtig, zu mobilisieren und so dazu aufzurufen, wie ihr das jetzt gemacht habt. Und ich kann jetzt auch nicht ganz verstehen, was für Redebeiträge kamen, weil es ist ja tatsächlich ein anderer Aufruf, als der mit den Bürgerlichen mitzulaufen. Es ist ja was Eigenes an dem Freitagabend. Verstehe ich nicht, warum das so durcheinander geworfen wird. Wollte aber auch noch mal sagen, ohne jetzt mich der Haltung hier des einen Vorredners anzuschließen, der wo es scheint, er würde pro Islamismus reden, macht er, glaube ich, gar nicht. Aber er hat eine Sache aufgebracht, die würde ich auch gerne noch mal wissen jetzt von dir. Das ist jetzt die Frage, die kommt, Max. Und zwar diese Einschätzung, dass es sich beim Islamismus eben nicht um was handelt, was bürgerlich ist, sondern darum, dass es dann eine totalitäre Richtung nimmt. Und da bin ich, also um die Wahrheit zu sagen, auch jetzt in meiner Gruppe, in der AL, wurde das auch diskutiert, da sind wir noch nicht durch. Ob das wirklich nur, ob das nicht auch einfach eine Modernität sein kann, die durchaus auch auf alle neoliberalen Konzepte aufspringt, des Kapitalismus, und da will ich auch nochmal einen Vorredner sozusagen angehen, dass man dieses Wort Neoliberalismus oder neoliberalistische Konzepte benutzt, heißt noch lange nicht, dass man dann nicht mehr den Kapitalismus kritisiert. Aber es ist schon auch für eine linke Kritikfähigkeit wichtig, dass man sich mit theoretischen differenzierten Ansätzen beschäftigt, und es ist nicht von der Hand zu weisen, dass es da in den letzten Jahrzehnten eine Bewegung gegeben hat im Kapitalismus, der sich auf eine Art und Weise modernisiert, beschleunigt, viel schneller Gruppen vereinnahmt etc. und noch vielerlei Dinge mehr, die dann mit neoliberalen Konzepten zu beschreiben sind, und da ist man noch nicht gleich von der Fahne gegangen. Mhm. Ja, nochmal zu der Frage des Islamismus. So idealtypisch, wie ich das jetzt dargestellt habe, ist es natürlich in der Realität dann nicht. Klar gibt es, und das ist ja gerade auch die Frage mit der Türkei, Entwicklungen, wo man eben halt offensichtlich Übergänge und Demokratisierungsprozesse von islamistischen Parteien feststellen kann. Dann wäre aber in Frage zu stellen, inwieweit es sich dabei noch um islamistische Parteien handelt oder nicht um konservative, nationalreligiöse Spielarten davon. Wir würden, denke ich, schon sagen, dass Islamismus als Konzept erstmal und das, was man als idealtypischen Durchschnitt da feststellen kann, diese totalitären Züge hat auf jeden Fall. Weil hier eben so einige Einwendungen gegen die Art und Weise der Diskussion, also methodische Einwände, gekommen sind. Nur ein kleiner Hinweis. Wenn man dezidiert theoretische Diskussionen einfordert, ist das geradezu ein Ersatz für ein Argument. Dann hat man kein Argument geliefert. Und du hast lediglich Bewertungen, hier dieses Mädel, das ja die ganze Zeit über ihre Geschmacksfragen sprach, Bewertungen. Ja, Frau von mir aus. Bewertungen über das geliefert, was hier abgelaufen ist, nicht über an keiner Stelle irgendein Argument gebracht. Und das können wir bitte wieder ein bisschen ruhiger werden? Und dies war gerade das Anliegen, nämlich hier mal ein Argument unterzubringen, statt darauf zu verweisen, dass man jetzt demnächst mal argumentieren müsse oder demnächst mal irgendwelche theoretischen Ansätze bringen müsste. Das ist von dem Kollegen hier eben versucht worden. Und dann kam jede Menge methodische Hinweise und eine Disqualifikation Gegenstandpunktquatsch. Das ist alles andere auch als ein Argument. Also nochmal, wenn man diskutiert über die Frage, sind demokratische Rechte ein geeigneter Ansatz dafür, einen Kampf zu führen, dann kann man sich doch mal die Frage stellen, sind diese denn hier bedroht? Müssen wir eintreten dafür, dass wir unsere Meinung sagen dürfen oder ähnliches? Was ist das überhaupt für ein Quatsch von einem Staat, der einem jederzeit dies bestreiten kann, dies Recht auch noch einzufordern? Und dann gegenüber Dritten, die, wie du richtig sagst, marginalisiert sind, also diesen Idioten, die diesen Kongress veranstalten, gegen diese Dritten aufzustehen und zu sagen, ja, aber die Gefahr besteht, dass diese Leute an die Macht kommen. Quatsch. Die Gefahr ist sehr reell, nämlich Merkel ist an der Macht. Diese Demokraten sind an der Macht und es kracht, der Kapitalismus funktioniert. Und darauf sollte man sich mal beziehen. Ich würde vielleicht ganz gerne nochmal alle daran erinnern, dass wir vielleicht unsere Wortwahl ein bisschen bedenken und auch die anderen ausreden lassen. Ich glaube, dafür sind wir alle alt genug und sollten wir hinkriegen. Haben wir eine Menge Erfahrung da drin. So, jetzt war als nächstes, ich glaube, du möchtest erst noch was dazu sagen. Ja, also das, ich glaube, ich kann mich halt nur wiederholen, dass es die Gelegenheit schon gibt, dass rechtspopulistische Bewegungen dann doch einen größeren Einfluss kriegen, als das bisher in Deutschland der Fall ist. Die sieht man am Beispiel Österreich, dass es jetzt erstmal unmittelbar dabei nicht um unsere Meinungsfreiheit hier als Linke, in der Regel weiße Deutsche, geht, auch geschenkt. Dass es aber bei einer zunehmend kulturrassistischen Regulation von Einwanderung, und das ist ja genau das, was die Rechtspopulisten da fordern, dann für andere Leute ein größeres Problem gibt, ist, denke ich, auch relativ selbsterklärend. Und diese ganze Diskussion über die Funktion von bürgerlichen Rechten im Kapitalismus, die kann man gerne führen und muss man auch führen. Mich überwundert das nur ein bisschen, weil ich dachte, das wäre jetzt weniger das Problem hier, sondern es ist eher nochmal in die antifaschistische Debattenrichtung geht. Ich würde nochmal das Argument stark machen, dass es eben halt nicht so ist, dass der Staat, und dann reden wir über Staatsanalysen und Staatsfunktionsbestimmungen, dass der Staat einfach irgendwas tut, sondern es hängt schon damit zusammen, wie die Kräfteverhältnisse innerhalb des Staates sind, weil man nämlich, wenn man sagt, der Staat hat einerseits die Funktion, die Geschäftsbedingungen aufrechtzuerhalten, andererseits muss er sich als Gesellschaftsplaner, Johannes Agnoli, vielleicht sagt da jemand etwas, auch organisieren, dann ist es eben halt nicht nur eine Frage, ob der Staat etwas tut oder auch nicht, sondern wie sich diese Kräfteverhältnisse innerhalb des Staates organisieren. Da ist immer klar, dass es nicht letztendlich um das Wohl der Menschen dabei geht. Es gibt aber sehr wohl Unterschiede in den unterschiedlichen Regulationsweisen und diese Unterschiede können radikale Linke oder auch Kommunisten, zumindest aus unserer Perspektive, nicht kalt lassen. Und deswegen ist es durchaus richtig, auf die Straße zu gehen am 20. Ich würde gerne die Diskussion nicht weiter fortführen, sondern was anderes fragen, was aber vorhin auch schon mal auftauchte, und zwar das Verhältnis von Islam und Islamismus. Da wird hier plötzlich eine Trennung aufgemacht, zu sagen, Islamismus ist eine politische Bewegung, die ist schlecht und muss bekämpft werden. Und der Islam ist einfach so eine religiöse Privatbetätigung, wo es dann unterschiedliche Meinungen dazu gibt, ob die Privatbetätigung an sich jetzt auch schon schlecht wäre. Und ich glaube, das stimmt einfach nicht. Also ich kann das nicht erkennen. Ich sehe nicht die Strömungen im Islam, die dominant sind, weltweit, und gleichzeitig irgendwie so harmlos wären, dass sie so eine private Betätigung wären. Also Saudi-Arabien, die Al-Qaida bekämpfen, werden wahrscheinlich nicht gemeint sein. Auch wenn man in andere Staaten schaut, sieht es nicht so aus. Das einzige Beispiel, was ich mir noch vorstellen könnte, auf das er abzielt, ist die Türkei. Aber die versucht explizit ein säkularer Staat zu sein, also wo es ja auch darum Konflikte gibt. Und das ist ja nun, wäre nun auch ein schlechtes Beispiel. Also von daher verstehe ich diese Trennung, die da aufgemacht wird, zwischen einerseits private Islamausübung und andererseits politische Bewegung nicht so ganz. Und die zweite Sache, die ich habe, die damit zusammenhängt ein bisschen, ist, was mir verharmlosend schien in deinem Vortrag, war zu sagen, letztendlich wird hier ein soziales Problem versucht, kulturell zu fassen. Und wenn man sagt, das wäre ein Problem, das vielleicht auch mit dem Islam zusammenhängt. Warum das jetzt einfach nur ein soziales Problem sein soll, wenn Leute sich für eine bestimmte gesellschaftliche Ordnung entscheiden. Ja? Und sie entscheiden sich ja, denn sie kennen Alternativen. In all diesen Ländern kennen sie Alternativen und auch hier kennen sie Alternativen. Wieso das dann einfach nur ein sozialer Determinismus sein soll, ist mir vollkommen unklar. Ich würde euch nochmals darum bitten, wirklich in das Mikro reinzusprechen und nicht nur das irgendwie vorhin zu halten, weil das habe ich sonst nicht auf dem Video. Ja, meins ging jetzt doch nochmal zu dieser Bürgerinnenrechte-Diskussion. Ist auch nur ganz kurz, weil ich finde es immer relativ schwierig, aus einem Standpunkt, in dem man selber diese Rechte nämlich hat, dann zu fordern, dass sie andere aber, also dass man sie für andere nicht fordern kann. Also ich finde, das ist eigentlich nicht vereinbar. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Ja, hätte ich gar keinen Widerspruch zu dem, was du vorhin gesagt hast oder eben gerade. Naja, es gibt ja schon Bewegungen, reformislamische Bewegungen und es gibt durchaus auch in Deutschland eine Menge von islamischen Gemeinden, die diesem Verständnis von Religion als Privatsache anhängen. Ich glaube, das ist einfach, ist natürlich mit dem Blick auf Saudi-Arabien und Iran sind das islamistische Staaten oder islamistisch dominierte Staaten. Aber ich glaube, davon darauf zu schließen, dass es grundsätzlich das im Islam gibt, also widerspricht einfach der Empirie, würde ich sagen. Die Frage der sozialen Determination, natürlich ist es nicht nur ein soziales Problem, wenn Leute für eine autoritärere Gesellschaft auf die Straße gehen oder sich dafür engagieren oder so. Aber um was es doch dabei geht, was die Rechtspopulisten versuchen, ist doch gerade weder den Islamismus als politische Bewegung zu kritisieren, noch diese Frage von den sozialen Gegebenheiten und Umständen, in denen das passiert, stellen. Sondern was sie doch versuchen, ist gerade aus einer aus einer Gemengelage von sozialen Konflikten und politischen Bewegungen, nämlich dem Islamismus, eine kulturelle Identität zu zimmern, gegen die man sich dann ganz einfach und ja auch mit der Mehrzahl der Einwohner der Bundesrepublik Deutschland abgrenzen kann. Und ich würde schon sagen, dass das die rassistische Komponente dabei ist. Okay. Wir hatten hier gerade vorne rechts irgendwo auch eine Wortmeldung, genau da hinten. Der wäre als nächstes dran. Und ich wollte jetzt fragen, wir haben jetzt noch 6 Leute auf der Liste. Da auch gleich die nächsten Veranstaltungen losgehen, würde ich vielleicht noch fragen, sind noch Leute, die ich draufschreiben soll? Ansonsten würde ich die Liste jetzt erstmal schließen. Du noch da hinten? Ja, du stehst schon drauf. Du bist das zu den 50, die ich gerade gezählt habe. Sonst erstmal nichts mehr. Gut. Vielleicht ist es hilfreich, sich nochmal von einer etwas anderen Sicht nochmal klarzumachen, dass wir ja weltweit mehr oder weniger auf der Folie kapitalistischer permanenter Unsicherheit leben. Und dass diese permanent produzierte Krise und Unsicherheit bei den meisten Menschen leider nicht das Bedürfnis nach ihrer individuellen Emanzipation hervorruft, sondern eben das Bedürfnis, sich irgendeines Identitätsangebots zu bedienen, das ihnen zumindest eine scheinbare Sicherheit gibt. Und da gibt es eben Religion, Nationalismus, Kultur, Stolz und alles Mögliche an Angeboten. Und Leute wählen das selbst. Sie werden nicht nur manipuliert, sondern sie sehen sich nach dieser Geborgenheit. Und die einen sind die stolz auf die deutsche Leitkultur. Und da gibt's aber dann nochmal 2 Varianten. CDU, Schäuble oder hier der OB in Köln sagen, wir müssen die andere Ordnungsmacht, nämlich die islamischen Gemeinden, die Kulturvertreter integrieren und dann haben wir Ruhe an der Front. Und die extreme Richtung pro Köln und so weiter, die sagen, nein, die können wir nicht integrieren, die sollen dorthin, wo ihre Kultur ist und wir haben hier unsere Kultur. Das sind aber dann schon zwei wichtige, da ist ein wichtiger Unterschied, denn das ist der Unterschied zwischen dem Vertreibungsrassismus und dem Integrationsrassismus sozusagen. Und das ist schon ein Unterschied für die Betroffenen selbst auch. Auf der anderen Seite gibt's dann aber auch den Islam und den Islamismus als Identitätsangeboten. Da würde ich auch zustimmen, dass auch jede Religion, vor allem die großen, aber missionarischen, also Christentum, Islam, aber auch im Hinduismus gibt's eben eine religiös begründete Unterdrückung, und zwar extreme auch Unterdrückungsverhältnisse. Das ist bei vielen Millionen Muslimen zum Glück nicht so in ihrem Alltag präsent, dass sie missionieren sollen. Die sind keine Missionare, genauso wenig wie viele Christen das sind. Aber und das macht dann den Unterschied wieder aus zwischen Muslim, der einfach eben Muslim ist, weil er zufällig dahin geboren wurde, und einem Islamisten, der die politische Herrschaft über die Scharia will und der dann als Islamfaschist zu bekämpfen ist. Und ich denke, trotzdem müssen wir jetzt nicht sagen, der Islam ist harmlos, sondern jede Religion hat ihre Unterdrückungsideologie und ist zu kritisieren. Aber vorrangig ist natürlich der Islamismus bzw. christlicher und anderer Fundamentalismus zu bekämpfen, weil das die aktuellere Bedrohung, also die aggressivere ist. Und ich denke, diese Differenzierungen müssten doch möglich sein. Ja. Ist einfach zu. Finde ich auch so. Würde ich sagen, machen wir weiter. Hinten an der Wand, genau du. Ja, ich wollte noch mal was sagen zu dem Islam kontra Islamismus. Man sollte sich immer gewahr sein, dass jede Religion einen Absolutheitsanspruch für sich hat. Jede hat ihren Schöpfer oder ihren höchsten Herrn, wie der auch immer ausgestaltet sein mag und so. Deswegen ist der Sprung vom Glauben zum Fundamentalismus, vom Islam zum Islamismus immer gegeben. Und dass die auch noch eine politische Bewegung sind, das hat was damit zu tun, dass der christliche Glauben, der ja hier im Abendland herrscht, domestiziert wurde von den bürgerlichen Staaten, denen wurde ein Platz zugewiesen, während das in den Staaten, die ja bekanntlich auch keine bürgerlichen sind, da unten nicht der Fall ist. Das ist der Grund dafür, dass die sich politisch gerieren. Hier haben die Gläubigen oder die organisierten Gläubigen, die Kirche, hat eine Rangordnung einzuhalten. Die stehen unter der Politik. Das ist der Grund dafür. Und ich möchte nur mal hinweisen, wenn man sagt, privaten Glauben gut, aber dann diese Abarten, Fundamentalismus oder Islamismus nicht. Wer das sagt, der muss sich gewahr sein, dass in dem Glauben selber, in dem Stück, dass jemand sagt, Mohammed ist es oder Jesus war es oder so, ein Absolutheitsanspruch dran liegt, der erstens den Umgang mit Ungläubigen definiert und der zweitens auch ein inhaltliches Programm hat, wie man das Leben zu gestalten hat. Und das ist immer da drin. Und wer sagt, er möchte Privatreligion, der darf sich bitte davor nicht fürchten, dann, dass so ein Fundamentalismus kommt. Nämlich das hat man mit eingekauft. Das wäre ein Punkt, den man sich mal überlegen sollte. Also das ist nicht ohne einander zu haben. Und an Gott glauben ist keine harmlose Sache. Da würde ich dir total recht geben. Ich halte das auch nicht für eine harmlose Sache, aber ich glaube schon, dass es nicht ganz unbedeutend ist, dass es da offensichtlich Unterschiede gibt und Unterschiede, die du ja auch feststellst. Und ich glaube, dass der Grunddissens bei uns zwischen diesen beiden Positionen besteht darin, dass du versuchst, die Welt aus Begriffen abzuleiten und rein logisch hast du ja recht, Islamismus ist ohne Islam nicht zu haben, Christentum ist auch die Voraussetzung für christlichen Fundamentalismus und so weiter. Aber die spannende Frage ist doch, warum tritt das eine mal so auf und mal anders? Offensichtlich gibt es keine Determination. Könnten wir Leute ausreden, dass wir haben eine Rednerliste und das hat einen bestimmten Grund. Genau, aber diese entscheidenden Faktoren sind halt eben, glaube ich, schon so wichtig, dass es richtig ist, diese Kritik an Religion grundsätzlich zu leisten und dass man sich als radikaler Linker auch damit nicht gemein machen muss. Aber es ist jetzt schon mehrfach gesagt worden, wir glauben, dass es trotzdem wichtig ist, das als politische Bewegung zu bekämpfen, ohne dass man damit die Religion jetzt in den Himmel loben müsste oder so. Das wäre dann das Programm der Abschaffung von Verhältnissen, die Religionen hervorbringen, produzieren und ja auch denen eine gewisse Funktion zuweisen. Und das ist ja auch nicht zuletzt das, was wir durchaus verfolgen wollen. Ja, also die Zeiten ändern oben, ja. Also die Zeiten ändern sich, auch wenn sich die Gesellschaftsformen und die grundlegenden Verkehrsformen und Gesetze des Kapitalismus nicht irgendwie ändern. Und die Rolle, die Religion der Zeit gespielt hat, auf die du jetzt eben angespielt hast, die Rolle muss auch nicht immer so bleiben, weil der Kapitalismus hat eine bestimmte Phase hinter sich, in der er neben der materiellen Basis einen bestimmten Überbau gab, bestimmte Regulationsformen, die auch sowas wie Menschenrechte, Individualität, universalistischen Anspruch, sowas dem Schein nach garantieren, also dem Schein nach eingefordert haben und die auch jetzt, wo wir in der Phase sind, wo das wieder abgebaut wird, aufgrund ökonomischer Veränderungen, die auch noch ein Fortleben haben und ein sozusagen Eigenleben noch führen als ideologische Forderung oder als Teil dieses Überbaus, die auch Linke, wo ich das richtig finde, auch in eurem Aufruf oder in dem, was du gesagt hast, dass man daran anknüpfen muss, das zu verteidigen und das auszuweiten, um dem wieder eine materielle Basis zu geben, auf einer anderen Grundlage als die da in der kapitalistischen Gesellschaft, also auf einer Grundlage einer kommunistischen oder befreiten Gesellschaft. Und insofern ist das etwas anders als was so anklang als Kritik, dass man das kleinere Übel verteidigt oder nur Rahmenbedingungen verteidigt, sondern in dieser Art von Auseinandersetzung, vom Kampf gegen dieser Kampf gegen partikulare Ideologien, gegen religiöse Einflüsse und so weiter, gegen Esoterik, andere Formen von Irrationalismus, da steckt ja auch ein Überschuss drin oder das ist eine Perspektive aufs Ganze, die man verfolgen kann. So würde ich das irgendwie sehen. Und das andere ist, hier war von die Rede von Neoliberalismus, von also so wie man jetzt die momentane Phase der Regulation des Kapitalismus, wie man das bezeichnen soll, und welche Rolle da Religion oder der Islamismus oder Islam eine Rolle spielt. Und ich weiß nicht, ihr habt das wahrscheinlich auch mitbekommen, es gibt auch in den bürgerlichen Medien und in Thinktanks von denen auch Diskussionen drum, indem Gesellschaftsmodelle und Staaten wie die Arabischen Emirate oder Bahrain oder andere Staaten, die auch islamisch oder religiös konnotiert sind oder davon bestimmt bestimmt sind, zum Teil auch schon zum Teil säkularisiert sind, wo man die als Beispiel nimmt. Also nicht als etwas, als ein Rest oder einen anachronistischen Rest, sondern eigentlich als eine mögliche Form, in die sich der Kapitalismus, nachdem er seine bürgerlich-aufklärische Phase hinter sich hat, in die er sich weiterentwickeln wird, weil es gibt da keinen Parlamentarismus mehr, es gibt keine Wohlfahrtsstaatlichkeit, es gibt noch nicht mal ein Bürgerrecht für die meisten Leute, die in diesen Staaten leben. Die meisten haben noch nicht mal ein Bürgerrecht, ja, sondern sind sozusagen, als wären als Ausländerin bezeichnet und können jederzeit ausgewiesen werden. Und das ist auch sozusagen eine Negativutopie, in die sich der Kapitalismus auch hier entwickeln kann, von dem man lernen möchte. Und da ist sozusagen alles, sind alle Quellen, auch religiöse Quellen, die da dazu herangezogen werden, die werden geprüft und überlegt und wird geschaut, wie weit man die einbauen kann. Und auch wenn verschiedene Sachen, also Hinduismus, Buddhismus und so weiter erwähnt werden, man sollte nicht vergessen, dass auch nach wie vor hier die von dir auch eben kritisierten CDU, SPD, Grüne, und andere, die dann als Hauptfeind bezeichnet werden, dass wir hier in Köln noch einen anderen Konflikt haben, der vom Moscheebau-Konflikt überdeckt ist und den die meisten gar nicht mitbekommen haben, nämlich dass es einen ganz starken Streit darum gibt, ob in Köln ein jüdisches Museum auf dem Rathausplatz gebaut werden darf und soll. Und wer daran federführend ist in dieser Diskussion, ist nicht pro Köln und die Islamgegnerin und so weiter, sondern das ist der Stadtanzeiger, der Mainstream und das Kleinbürgertum und zum Teil auch das Großbürgertum hier in der Stadt, die das vertreten. Also das ist eigentlich auch noch eine Auseinandersetzung, die man auch noch irgendwie nicht vergessen sollte. Und das heißt, ich muss so kürzer sein, aber diese Demonstration ist ja sozusagen, da will man einen Kontrapunkt setzen. Ich fände es wichtig, noch was darüber zu erfahren, was da passiert und ob diese Dinge da, diese Dinge der Kritik auch, also diese verschiedenen Punkte der Kritik da auch angesprochen werden. Ja, ich gehe fest davon aus, dass das bei der Demonstration alles thematisiert wird. Zumindest ist das bisher, glaube ich, die Idee. Zu dieser Frage der kapitalistischen Funktionalisierung, gerade von so fundamentalistischen Bewegungen und diesen politischen Bewegungen, da würde ich dir einfach nur noch mal recht geben wollen und darauf hinweisen, dass es eben nicht so ist, als wäre das jetzt in der Linken schon vollkommen klar. Also wenn man sich die Junge Welt oder ähnliche Blätter durchliest, dann kriegt man relativ schnell den Eindruck, es gäbe da kein Problem. Oder sogar Islamismus und Islamisten wären so eine Art antikapitalistische Freiheitskämpfer, die sicherlich gegen ein gewisses Konzept, und das war ja das, was ich die ganze Zeit versucht habe zu sagen, von kapitalistischer Herrschaft stehen, aber nicht gegen diese Herrschaft als Ganzes. Und man in diesem Sinne nicht unterschätzen sollte, welche Funktionen gerade solche Bewegungen im Laufe der Zeit und im Laufe von so einem Krisenprozess einfach auch noch übernehmen können. Und zur Frage, wie man den utopischen Überschuss der bürgerlichen Gesellschaft irgendwie nutzen kann, da ist, glaube ich, unsere Idee nur, dass man gerade zu solchen Konflikten und solchen Auseinandersetzungen hingehen muss und eben nicht, indem man versucht, das auf die eine oder andere Art und Weise zu vereinfachen, sondern diese Konflikte und dieses Dilemma, was man dabei hat, thematisiert und eben dafür Werbung macht, dass man sich mit den Grundbedingungen, also der kapitalistischen Gesellschaft als Ganzes auseinandersetzen sollte. Nur kann man natürlich, und das finde ich ist ziemlich klar, nicht alles auf einmal machen. Und von daher begreifen wir diese Aktion in Köln jetzt auch nicht als den Endpunkt, sondern als einen Schritt unter vielen. Ich würde mal ganz kurz über die Herrschaft vom Faschismus oder bürgerliche Demokratie. Gibt es einen Unterschied zwischen der Hitler-Diktatur und Merkel? Ja, es gibt einen Unterschied. Es ist eine militärische Diktatur. Aber ist es grundsätzlich andere? Kapitalismus ist der gleiche Kapital. Das ist der gleiche. Aber wenn man nicht sieht, wie sich der Kapitalismus, wo sich entwickeln kann, kann man gegen den Kapitalismus nicht kämpfen. Diese grundsätzliche Sache muss klar sein. Wenn jemand in der Nachbarschaft ein Haus abgebrannt wird und du sagst, ist doch egal, die Grünen gehen doch hin, ich bin gegen den Kapitalismus, ich will den Kapitalismus haben. Du kannst dann überhaupt gar nichts mehr abschaffen, außer deine politische Existenz, wenn du so an die Sachen herangehst. Natürlich wäre mir auch lieber, wenn man Kapitalismus, aber wer diese kleinen Dinge vergisst, nicht ankämpft, der hat schon verloren, der kann zu Hause bleiben, meinetwegen. Das zweite Sache, das ist eure, ich glaube, eure Trick ist diese Kulturrassistin. Das ist, glaube ich, der Knackpunkt, eure Konstrukt. Warum sagst du nicht Christliche? Wenn man überlegt, was bitte haben sie diese Herrschaften gegen den islamischen Konzept? Die schwören doch auf diese abendländische christliche Kultur. Das ist doch eigentlich der... Warum machen sie das? Ihr zitiert Marx. Marx sagt doch ganz eindeutig, die Herrschenden brauchen den Henker und den Pfaffen. So, sollen sie jetzt auf Islam setzen? Das ist doch 98% der Christen. Also setzen sie den Christen dafür, damit sie die Leute an der Macht behalten. Und wenn man das vergisst, ja, dann kämpft ihr gegen Bündnis. Ihr müsst euch doch zugeben, es gibt einen Druck, gegen diese Islam zu kämpfen, weil jeder kämpft dagegen, auch die Bürgerlichen. Und wenn man nicht diese christliche Abendlandung den Kampf ansagt, könnt ihr nichts bewegen, weil eure Leute sind nicht beeinflusst von islamischen Gedanken, sondern christliche. Ihr müsst das knacken, sonst kommt ihr nicht voran. Wir in der Türkei müssen den Christen knacken, sonst können wir nicht. Wenn wir jetzt den Christentum in der Türkei angreifen würden, dann würde uns jeder auslachen. Dann würden sagen, was macht ihr denn hier? Ihr müsst doch die Leute gewinnen, diese scheiß Reaktionäre in den Köpfen bekämpfen und sonst kommen wir nicht voran mit der Mobilisierung, mit der Gesellschaft. Und ihr müsst doch euch zugeben, was wollt ihr denn erreichen? Was ist hier der eindeutige der Massen? Diese Leitkultur und diese christliche Abend, das gehört, diese Kruzifix-Diskussion, das gehört alles in diese Ecke und darf überhaupt gar nicht unterschätzt werden. Und diese Trennung der Staat und Kirche ist hier auch nicht vollzogen. Das müsst ihr auch ganz konkret. Also es ist noch nicht lange her, als in der Nachtschicht die Leute mir gesagt haben, als ich Bier getrunken habe, ich wäre eigentlich gar nicht richtiger Türke. Ich wusste nicht damals, ob ich das als Kompliment beachte oder lachen sollte. Es wäre auch wahrscheinlich falsch. Du verhältst dich aber richtiger Deutscher. Das wäre auch wahrscheinlich falsch. Man muss wirklich trennen können. Wenn wir nicht die Leute ihre demokratischen Rechte zubilligen können, nicht die Religionsfreiheit zubilligen können, dann haben wir mit der Demokratie abgeschlossen. Man darf Christen und jede Religion nicht prinzipiell unterscheiden. Es gehören beide Funktionen und kommt auf den geografischen Teil an, wo wir sind. Ja, ich würde nur noch mal darauf hinweisen wollen, dass es eben nicht so einfach ist, dass man irgendwie die Grenze ziehen sagen kann. Und das ist jetzt aber das Hauptproblem. Sicherlich muss man die Kräfteverhältnisse in einer Gesellschaft zugrunde legen. Und deswegen mobilisieren wir ja auch gerade gegen diesen Kongress mit. Wir glauben aber schon, dass es wichtig ist, diese unterschiedlichen reaktionären Bewegungen zu thematisieren und sich eben nicht auf den Standpunkt zu stellen und sich letztendlich diese kulturalistische Logik zu eigen zu machen, zu sagen, das sind jetzt unsere Leute, wir müssen uns um die kümmern, sondern unser Anspruch ist schon der, auch wenn er natürlich immer ein bisschen größenwahnsinnig ist, dass man eine Kritik entwickelt und was über die Funktion kapitalistischer Gesellschaften und reaktionärer Bewegung darin sagt, was eben halt nichts ist, was irgendwie für eine gewisse Kultur jetzt eine besondere Eigenschaft ist, sondern was eben gerade diese Kulturalisierung aufbricht und in dem Sinne halt versucht, was Kommunismus ja eben auch, nichts anderes ist ja Kommunismus, der Versuch, ein tatsächlich universalistisches Projekt zu formulieren, was weder voll Kultur noch Religion noch Geschlecht halt macht, sondern sich eben an alle Menschen richtet. Ja, ich wollte eigentlich nochmal, wollte sagen, dass der Begriff Rechtspopulismus ich ein bisschen verharmlosend finde für die Parteien und Gruppen, die sich dort in 2 Wochen treffen und diesen Anti-Islam-Kongress veranstalten. Weil ich denke, wenn man diesen politischen Hintergrund dieser Parteien sieht, dann die auch offen faschistisch agentieren, also die FN in Frankreich oder auch Flams Belangen das ist schon, ich denke, die Gefährlichkeit, die von diesen Parteien ausgeht, ist, würde ich im Moment so einschätzen, dass sie halt im Unterschied zu den offen nationalsozialistischen Parteien, NPD oder, dass sie versuchen, die Nähe zu dem bürgerlichen Lager zu finden und auch was im bürgerlichen Lager Positionen vertreten ist, dass sie versuchen, die zuzuspitzen und auch radikaler zu formulieren. Und da denke ich, haben sie von der Sicht auch eine gewisse Gefährlichkeit. Und mit dem Begriff Populismus finde ich das ein bisschen, wird das ein bisschen verharmlost. Und nehmen wir uns mal als Beispiel die Republikaner in den 80er Jahren, die haben die Begriffe Asylantenflut, Asylantenschwemme damals geprägt. Das wurde später von den bürgerlichen Parteien aufgenommen und auch propagiert. Und gut, die FPÖ in Österreich, die Regierung, okay, die FPÖ kann man immer noch abwählen, aber sie hat dennoch ein Klima in Österreich geschaffen, dass Antisemitismus enttabuisiert wurde. Also es ist möglich, auch antisemitisch sich zu äußern, auch in der Presse, denke ich noch, enthemmter als noch vor 10 Jahren vielleicht. Und das ist auch etwas, was die Regierungszeit der FPÖ auch mit verursacht hat. Nochmal zum Unterschied wegen Rechtspopulismus und Faschismus oder Nationalsozialismus dann sogar. Es geht gar nicht darum, die Gefährlichkeit zu unterschätzen aus unserer Perspektive, sondern halt das eigene Programm, wie gesagt, ernst zu nehmen. Und ich denke, da ist halt schon ein Unterschied, wenn man sich zum Beispiel die FPÖ anguckt, Front National heißt das in dem Fall, wo ganz explizit von diesem völkischen Blut- und Boden-Ideologie sich abgegrenzt wird, wo ja letztendlich auch diese White-Power-Bewegung und Nazi-Skins und Nazis hinterstehen, die sagen, okay, Teil Europas kann nur sein, wer am besten deutsches Blut hat, blonde Haare und so weiter. Und eben gerade diese biologische und biologistische Definition vom Staatsvolk, die macht der Rechtspopulismus ja gerade nicht mehr mit. Sondern er sagt, es kommt auch ein bisschen auf das an, was die Leute tun, dann könnten die unter Umständen dazugehören. Es ist nur sehr unwahrscheinlich, dass die Leute es überhaupt schaffen, weil die sind aus einer anderen Kultur. Aber diese Kultur besteht ja aus menschlichen Verhaltensweisen und nicht mehr aus Attributen wie Hautfarbe oder unmittelbare Abstammung. Das ist ein Unterschied insofern, dass man halt dann in Frankreich sehen kann, dass es inzwischen ja auch einige Farbige beim Front National gibt, was bei der NPD in Deutschland undenkbar ist. Das macht den Front National nicht besser, aber es ist doch schon noch ein Unterschied. Okay, wir haben jetzt noch 2 Leute auf der Liste und die Zeit läuft uns ein bisschen weg. Ich würde euch vielleicht beide bitten, euch ein bisschen kurz zu fassen. Also zunächst mal, ich finde das Widerlichste ist eigentlich, wenn man mit sehr schlauen Argumenten argumentiert, dass man nichts machen soll. Also wieder Abwiegelei, dass man nicht kämpfen soll, finde ich das Letzte. Ja? Und alle Argumentationen, die Richtung gehen, dass man sich dann 20. nicht kämpfen soll, finde ich das Allerletzte. Unser Streit, ein berechtigter Streit, kann erst anfangen, wenn man sagt, man muss kämpfen. Die Frage ist, wir diskutieren eigentlich darüber, wie man richtig kämpft, in der richtigen Perspektive und nicht die Kämpfe niedermacht. Das hast du vorher richtig gesagt, was weiß ich, wir haben ja auch nicht die Wahl, ob man gegen Nazis kämpft oder nicht, sondern wenn man sich nicht verteidigt und nichts macht, wird man ja niedergerannt, wie du es von Sachsen da erzählt hast. Das finde ich völlig richtig. Also die Frage ist eigentlich, wie man richtig die Akzente setzt und wie die Proportionen sind. Und wenn da jemand mich in die Ecke schieben wollte, dass ich Islam toll finde oder so, das ist Quatsch. Ja? Ich weiß noch 1979, wie im Iran die islamistischen Khomeini-Leute die ganzen Linken niedergemacht haben. Natürlich, weil es halt Daesh mit den Linken, das war das erstrangige Problem dort. Jetzt muss man in jedem Land gucken, was ist das erstrangige Problem. Ja? Ich bin selbstverständlich dafür, sich genau unter die Lupe zu nehmen, woher kommt Al-Qaida, erst haben sie die Amerikaner bezahlt, in Afghanistan gegen Russland, jetzt wieder anders. Das soll man alles analysieren, ist sehr, sehr wichtig. Aber die Proportionen müssen doch die sein, dass man wirklich, und irgendjemand hat das vorher gesagt, so andeutungsweise der Vorredner von einer anderen Gruppe, da gibt es was mit der Hauptfeind, steht im eigenen Land und das gilt auch ideologisch, finde ich. Wenn man sozusagen über Islam redet und nach 5 Jahren sagt, wir haben nur über Islam geredet, ist scheiße. Wenn man über Islam redet, aber sagt, wir haben unterm Strich hauptsächlich auch noch über Christentum, über deutschen Chauvinismus, wir haben aufgeräumt mit der ganzen Scheiße, die hier dominiert, dann ist es in Ordnung. Es geht also um Proportionen und nie um ein Entweder-Oder, finde ich. glaube, kann man so stehen als Statement. Du möchtest nicht mehr? Noch nicht mehr? Gut, dann hat sich das erledigt. Genau. Würde ich mich alle bitten, trotzdem noch 2 Minuten zuzuhören. Und zwar, ich habe das zu Anfang schon mal erwähnt, ich würde das gerne nochmal sagen, das ist ein kleines Missverhältnis, weil noch neue Leute dazugekommen sind, dass es ein kleines Missverhältnis zwischen Anwesenden und Angemeldeten gibt, dass vielleicht alle gleich, wenn ihr rausgeht und dann rauchen geht, vielleicht auch mal nebenan im Infobüro reinschaut und euch anmelden wird, das wäre sehr nett. Ja, schade, dass wir die Diskussion jetzt leider ein bisschen canceln mussten, aber ich denke, wir haben am Wochenende noch genug Zeit dazu und wünsche euch viel Spaß heute Abend noch es gibt noch eine weitere Diskussion und es wird nachher auch noch einen Film geben. Ja. Ansonsten schönen Abend. Dann geht es dann weiter. Der nächste offiziell.